vorweg zwei Hinweise. Der erste ist, wer nach dem Vortrag und hoffentlich einer Debatte heute zu dem Thema an einer weiteren Diskussion darüber interessiert ist. Es gibt einen Nachbereitungstermin, der ist hier an der Tafel angeschrieben, kommenden Mittwoch im Amelinghaus um 19 Uhr. Das zweite ist, man findet die wesentlichen Argumente und auch noch einige darüber hinaus zu dem Thema in der neuen Nummer der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Ich orientiere mich in meinem Vortrag an dem Artikel, der auch den Titel trägt, Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und dieser Artikel ist eingebettet in eine Darstellung einer ganzen Reihe von Fällen, in der die westlichen hauptkapitalistischen Mächte ihre Weltordnung von Dollar und Euro verteidigen und gegen andere Nationen durchsetzen. Beispiele sind Argentinien, ein Verfahren gegen Russland in Sachen Eigentümerentschädigung, TTIP und das Verfahren amerikanischer Gerichte gegen eine französische Großbank, nur um ungefähr das Spektrum der Artikel kurz anzudeuten. Ich wollte mich heute, weil das ja auch ein ziemlich aktuelles Thema ist und das ja auch sowohl in der deutschen als auch in der österreichischen Öffentlichkeit ziemliche Wellen geschlagen hat, mal einen Versuch machen, so die elementaren Überlegungen heute darzustellen, die wir uns so gemacht haben zu der Frage, was ist da eigentlich los, wenn USA und EU gemeinsam beschließen, gegen Russland Wirtschaftssanktionen zu erlassen. Der Ausgangspunkt dieser Sanktionen ist ja bekannt. Russland hat im Zuge der Auseinandersetzung um die Frage, wem soll die Ukraine sich zuschlagen, dem Westen oder Russland, die Krim annektiert. Und diese Annexion der Krim haben die USA und die EU genommen als Angriff auf sich und ihre Sicherheitsinteressen. Sie haben beschlossen, dass sie das unmöglich Russland durchgehen lassen können, weil Russland damit einen ganz grundsätzlichen Verstoß gegen grundsätzliche Prinzipien des Staatenverkehrs begangen habe. Und das ist nicht einfach bloß eine theoretische Auffassung, sondern mit dieser Feststellung, die Annexion der Krim ist ein grundsätzlicher Verstoß gegen Prinzipien des Straßenverkehrs, ernennen sich die EU und die USA zugleich nicht nur zum Richter über den Staat, der diesen Verstoß begangen hat, sondern auch zum Exekutor der Strafe an ihn. Sie erklären Russland gegenüber, dass sie ein solches Vorgehen nicht dulden können und wollen. Und das sagen sie nicht einfach nur so, sondern sie führen der russischen Macht praktisch vor, dass sie über Mittel verfügen, sie ganz grundsätzlich und elementar zu schädigen. Und sagen auch ausdrücklich, dass die Wirtschaftssanktionen, die sie erlassen, diesen Zweck verfolgen, einen Schaden anzurichten an der russischen Ökonomie, an der russischen Macht, den Russland nicht aushält und der deswegen die russische Macht dazu bringen soll, die Maßnahmen gegenüber der Ukraine rückgängig zu machen. Vorgeführt werden soll Russland, dass sie sich ein solches Vorgehen eigentlich gar nicht leisten können, und zwar deswegen nicht, weil sie die Maßnahmen nicht aushalten, die größten westlichen Mächte gegen sie in der Hand haben und zum Einsatz bringen. Und die Mittel der Wahl sind in diesem Fall Wirtschaftssanktionen. Und ich habe gedacht, es ist mal ganz nützlich, sich zu überlegen, was eigentlich los ist, wenn der Wirtschaftsverkehr zwischen ja nicht gerade unbedeutenden, unerheblichen Mächten auf diesem Globus, statt, wie es bislang ja wohl hieß und sein sollte, im wechselseitigen Einvernehmen beiden Seiten einen Vorteil zu bringen, jetzt ausdrücklich zum Mittel der Schädigung der einen Seite durch die andere eingesetzt wird. Was für ein Vorhaben ist das? Wieso sind Wirtschaftsbeziehungen überhaupt ein Mittel der Schädigung? Was kommt da zum Einsatz? Und was lernt man oder was kann man lernen über den Einsatz dieses Mittels, über den Weltmarkt, in dem beide miteinander verkehren? Ist es wirklich so, wie man normalerweise hört, dass das eigentlich eine äußerst friedlich-schiedliche Veranstaltung ist, die erst jetzt im Krisenfall für einen etwas gegenteiligen Zweck verwendet wird? Wie vielleicht der Art und Weise, den Gegenstand vorzustellen, schon deutlich macht, habe ich ausdrücklich nicht vor, mich in die Frage einzumischen, wer an der Ukraine-Krise schuld ist, wen man dafür verantwortlich zu machen hat, mehr die eine oder mehr die andere Seite, sondern ich will die Berechnungen darstellen, die auf beiden Seiten unterwegs sind und jetzt eben in diesem Vortrag hauptsächlich erstmal die Berechnungen der einen Seite, nämlich der westlich-kapitalistischen Nationen. Das nimmt Zeit genug in Anspruch und deswegen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man im Vortrag noch dazu kommt, sich mit der Frage zu befassen, wie rechnet eigentlich die russische Macht, was setzt sie dem entgegen, wie geht sie mit diesen Sanktionen um. Vielleicht kommen wir ja noch dazu, nach dem Vortrag in der Diskussion ein bisschen auf diese Frage einzugehen. Wie vielleicht bekannt ist, bestehen ja die Sanktionen, die erlassen worden sind, beschlossen worden sind von der EU und von den USA, nicht ganz zeitgleich und nicht ganz korrespondierend, aber mehr oder weniger mit dem gleichen Inhalt, bestehen aus zwei Abteilungen. Die eine Abteilung sind Lieferboykotte und die zweite Abteilung sind sogenannte Finanzsanktionen. Und das soll auch die Gliederung meines Vortrags sein. Im ersten Teil will ich mich mit diesen Lieferboykotten befassen, mit der Frage, was da eigentlich ausgenutzt wird, wenn Lieferungen, die bislang von europäischen, vor allen Dingen aber auch amerikanischen Firmen an Russland gegangen sind, diesem Land jetzt vorenthalten werden. Was findet da statt? Wozu ist das gut? Welchen Schaden richten solche Boykotte an? Welcher Schaden ist bezweckt und welcher hat es tatsächlich? Und der zweite Gegenstand soll dann die Finanzsanktionen sein und die Frage, wie kommt eigentlich da der Geldverkehr zwischen den Nationen, zwischen den Staaten als Mittel zum Einsatz, wie es vom Standpunkt der Beteiligten selber heißt, Russland Schritt für Schritt aus dem Weltfinanzsystem und aus dem internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen. Was passiert eigentlich mit einem Staat heutzutage, der aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird? Was ist das überhaupt für ein Mittel und mit welcher Zielsetzung wird es eingesetzt? Das sind so die beiden Hauptblöcke. Ich werde nach dem ersten Block, wie ich das eigentlich immer mache, eine kurze Pause machen und Gelegenheit geben für Fragen, damit man nachfragen kann oder Einwände bringen, möchte aber dann versuchen, den zweiten Punkt noch auf jeden Fall zu erledigen, also die Diskussion da nicht ausufern zu lassen, weil ich eigentlich die Finanzsanktionen für das wesentliche und entscheidende Mittel halte und deswegen es schade wäre, wenn man nicht mehr dazu käme, sich ausgiebig mit denen zu befassen. Der Lieferboykott der USA, der amerikanischen Regierung und der von den europäischen Regierungen gemeinsam beschlossene Lieferboykott betrifft im Wesentlichen zwei Abteilungen von Produkten, betrifft alle Sorten Hightech-Produkte, die in den Bereichen der Ölexploration und des Öltransports, alles was da an Technik so nötig ist und vom Westen bislang an russische Firmen, also von westlichen Unternehmen bislang an russische Firmen geliefert worden ist, diesen ab sofort vorzuenthalten. Und die zweite Abteilung betrifft alle Produkte, die potenziell oder wirklich in der russischen Rüstungsindustrie zur Anwendung kommen oder zur Anwendung kommen könnten. Was lernt man schon über die Auswahl dieser Produktabteilung? Worauf zielt sie? Das sind offensichtlich nicht irgendwelche Produkte, sondern das sind Produkte, die, so wie die russische Wirtschaft zurzeit aufgebaut ist, elementare Mittel der nationalen Reproduktion dieses Staates sind und elementare Mittel auch, aus denen sich der Staat selber und seinen Haushalt finanziert. Es sind Produkte, die von der russischen Seite für die Entwicklung und den Ausbau dieser beiden Sphären, erstens Ölförderung, Weiterverarbeitung, Verkauf und zweitens Rüstungsindustrie, auf die Russland für den Aufbau seines neuen Kapitalismus zentral setzt, Produkte, die die russische Wirtschaft selber nicht von heute auf morgen einfach so ersetzen kann. Zielen also nicht einfach auf einen ökonomischen Schaden, sondern auf den Zweck, den Russland mit dem Aufbau seines neuen Kapitalismus verfolgt, auf die politische Zielsetzung dieses Aufbaus. Produkte wie Technik für die Entwicklung und die Förderung der Grundstoffindustrien und der Rüstungsindustrie heißen im entsprechenden Jargon nicht umsonst strategische Güter, weil sie eben nicht nur grundlegend sind für die Versorgung des Landes mit irgendwelchen nützlichen Gegenständen und auch nicht nur grundlegend für den Aufbau einer eigenen nationalen Verteidigung, sondern weil es Exportprodukte sind, weil es Produkte sind, mit denen Russland selbst über seine eigenen Grenzen hinaus sich einen Kreis von Abnehmern schaffen will, sich als mächtiger Staat, der selber Märkte erschließt und sichert, positionieren will in Konkurrenz zu den kapitalistischen Ländern, die das ja schon länger und schon immer so machen. Und Produkte nicht zuletzt, die selber als Mittel zum Herankommen an begehrte Devisen taugen, also an Geld in Form von Dollar und Euro, das offensichtlich unbedingt gebraucht wird, um selber auf dem Weltmarkt einzukaufen, die Produkte, die benötigt werden. Die Auswahl dieser Abteilungen der russischen Wirtschaft, die eben wie gesagt nicht nur quantitativ, sondern qualitativ einen Großteil dessen ausmachen, was überhaupt heutzutage in Russland maßgeblich produziert und auch nach außen verkauft wird, zielt also gar nicht einfach auf eine ökonomische Schädigung, das sowieso. Ist nicht einfach ein Angriff auf das Geschäft, das russische Firmen mit dem Einkauf dieser Produkte im Westen organisiert haben, sondern es zielt auf dieses Staatsprojekt selber, das Russland seit nunmehr 20 Jahren verfolgt. Und dieses Staatsprojekt ist ja auch allgemein bekannt. Seit der Abschaffung der Sowjetunion, seit der Entscheidung der russischen Führung, nicht mehr ein alternatives System aufbauen zu wollen, sondern selber Kapitalismus machen zu wollen, geht es diesem Staat darum, geht es seinen Machern darum, zur kapitalistischen Wirtschaftsmacht zu werden, zu einem mächtigen Staat in der Konkurrenz mit anderen kapitalistischen Nationen. Und gegen diese Wende Russlands zum Kapitalismus hat ja der Westen auch überhaupt gar nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Da waren ja alle schwer dafür. Das haben ja alle begeistert gefeiert, dass die alte russische Führung, Gorbatschow vorneweg, das alte System weggeworfen haben, gesagt haben, so wollen wir nicht mehr Wirtschaft machen, so wollen wir nicht mehr Staat machen, wir wollen kein Konkurrenzunternehmen in Sachen System mit dem Westen sein, sondern wollen die gleiche Wirtschaftsordnung und die gleichen Prinzipien der Wirtschaftsordnung verfolgen wie die. Insofern ist ja die Wende Russlands zur kapitalistischen Macht vom Westen von vorn bis hinten begrüßt worden. Und zugleich, auch das konnte man von Anfang an hören, ist die Begrüßung dieser Systemwende immer begleitet worden mit der Frage, was führt Russland mit der Wende zum Kapitalismus im Schilde? Wie sieht es mit dem Aufbau und der Fortentwicklung der russischen Macht aus? Können wir die Art und Weise, wie Russland sich zum Kapitalismus wendet, überhaupt grundsätzlich belegen, ja oder nein? Es ist also von Anfang an, seit der Systemwende, sind immer zwei Linien, muss man eigentlich sagen, in der westlichen Politik unterwegs gewesen. Einmal die erste, ja klar, prima, Kapitalismus, da kann man viel verkaufen, da kann man auch was kaufen, mit denen kann man Geschäfte machen, an denen kann man verdienen. Und gleichzeitig der Standpunkt, man muss aufpassen, dass Russland selber über die Wende zum Kapitalismus nicht zu groß und mächtig wird. Und so ist es von Anfang an gegangen. Auf der einen Seite ist Russland ja tatsächlich von westlichen Firmen, europäischen Energiekonzernen, europäischen Rüstungskonzernen. Der letzte Fall waren ja diese Rüstungsgüter, die ein französisches Unternehmen an Russland verkaufen wollte und die dann nicht mehr verkauft werden durften nach Beschluss der Staaten wegen der Sanktionen. Da haben europäische und auch amerikanische Unternehmen kräftig dran verdient, daran, dass dieses neue Interesse am Kaufen von Waren aus dem Westen in Russland unterwegs war. Die Zahlungsfähigkeit, die dafür verfügbar war, in Russland vom Staat selber oder von seinen Unternehmen, wurde kräftig ausgenutzt und wurde sich bereichert. Und das ist die Art und Weise, wie die russische Wirtschaft tatsächlich in den Weltmarkt eingezogen worden ist. Die Erschließung neuer Märkte durch westliche Firmen hieß umgekehrt, Russland macht sich in dem Aufbau seiner Industrie von diesen Lieferungen auch praktisch abhängig. Dann, wenn diese Waren einmal dauerhaft in den Kapitalkreislauf der Unternehmen einbezogen sind, werden sie auch dauerhaft nachgefragt und sind dauerhaft vonnöten. Und genau darauf setzt ja der Standpunkt der Erschließung neuer Märkte von der anderen Seite. Das heißt aber, dass der Handel und Wandel, der da von Seiten der Unternehmen in die Gänge gekommen ist, überhaupt nicht einfach bloß ein freundschaftliches, ergänzendes Verhältnis zwischen den beiden Staaten etabliert, die da diesen Handel einrichten, mit Handelsverträgen begleiten und betreuen. Bereits die wirtschaftspolitischen Zwecke, die beide Seiten verfolgen, ergänzen sich nicht einfach. Für Europa, für europäische Regierungen ging es, wie gesagt, um die Erschließung neuer Märkte für die eigene Industrie, und zwar als dauerhafte Einnahmequelle für deren Wachstum. Sie wollten, und da haben sie auch kräftig dran gearbeitet, den russischen Markt zu so etwas wie einem Besitzstand für ihre eigenen Unternehmen machen, für eine gesicherte Verdienstquelle, die ihnen auf jeden Fall zur Verfügung steht. Und die andere Seite, man wollte die Angewiesenheit Russlands auf die Einnahme von Devisen ausnutzen, indem man Russland Energie abkauft, ein Gasgeschäft mit ihm macht, in Dienst nehmen für eine sichere und preiswerte Energieversorgung Europas durch russisches Gas. Das waren die Zielsetzungen, die von Seiten Europas und der USA unterwegs waren. Und die Zielsetzung Russlands auf der anderen Seite ist überhaupt nicht einfach kongenial, sondern die wollen ja mit dem Import von Hightech aus dem Westen eine eigene Industrie aufbauen und exportfähig machen, selber kalkulieren, in welchem Umfang sie darauf angewiesen sind, Produkte aus dem Westen zu kaufen oder selber sich in die Lage versetzen, die selbst dann produzieren zu können. Sie wollten mit dem Einkauf der Produkte aus dem Westen sich zum Konkurrenten auf den westlichen Energiemärkten außerhalb Russlands machen und durchaus auch zum Konkurrenten im Verkauf von Rüstungsgütern, wo ja auch Russland und nicht zuletzt Deutschland gut unterwegs sind. Das Einkaufen vom Westen ist dafür ein Mittel, sich zum Konkurrenten im Export und auch in der eigenen Versorgung aufzubauen. Und genau deswegen hat auch die russische Regierung sich nicht einfach von den westlichen Lieferungen abhängig gemacht, sondern hat immer schwer darauf geachtet, dass der nationale Nutzen, den sie davon wollten, auch abfällt und sich hier nicht bloß auswärtiges Kapital bereichert. Das war übrigens, ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern, übrigens auch der wesentliche Übergang von dem im Westen hochgeschätzten Präsidenten Jelzin zu Putin. Jelzin hat die Eröffnung Russlands zum Kapitalismus noch so betrieben, dass er im Prinzip dem Kapital freie Hand gegeben hat, sich an Russland zu bereichern und das Geld, was es dort verdient hat, außer Landes zu transferieren. Genau das, dem hat Putin mit seiner Neuorganisation der Wirtschaft ein Ende gesetzt und hat gesagt, verdienen dürft ihr an uns schon, aber es muss sichergestellt sein, dass das Resultat dieses Verdienens auch uns zugutekommt und nicht einfach nur den Unternehmen, die da das Geld gemacht haben. Es ist also keineswegs so, dass für Staaten, die ihre nationale Wirtschaft beaufsichtigen und lenken, jedes Geschäft einfach recht ist. Sie betrachten den grenzüberschreitenden Verkehr von Waren und Kapital unter dem Gesichtspunkt, inwieweit da eine Stärkung ihres Wirtschaftsstandorts dabei rauskommt, inwieweit dabei eine Stärkung ihrer politischen Mittel dabei herauskommt oder bloß eine Ausnutzung durch fremdes Kapital. Und je nachdem, wie Sie das Ergebnis dieses Geschäfts beurteilen, erlassen Sie Beschränkungen und Kontrollen und Vorschriften, die das Kapital darauf verpflichten sollen, tatsächlich zum Dienstleister an der nationalen Wirtschaft und am nationalen Geld verdienen zu werden. Das ist überhaupt nichts spezifisch Russisches, sondern ist das Prinzip bei allen kapitalistischen Nationen. Russland allerdings ist das von Anfang an ausgesprochen übel genommen worden, dass sie genau dieses Prinzip, das sich die russische Regierung von ihren eigenen Vorbildern im Westen abgekupfert hat, ebenfalls zum Einsatz bringt. Da kalkulieren im Prinzip nämlich beide Seiten ganz gleich, nämlich eben mit den Mitteln, die sie auf dem nationalen Territorium haben, um das Weltgeschäft für sich auszunutzen. Und der ganze Unterschied liegt gar nicht im Inhalt dieser Kalkulation, sondern in dem, womit beide Seiten, was sie da jeweils zum Kalkulieren haben. Gerade am Geschäft zwischen europäischen Konzernen und Russland kann man ganz gut studieren, wie ungleichgewichtig von Anfang an dieses Geschäft war. Auf der einen Seite steht eine potente kapitalistische Weltwirtschaftsmacht und auf der anderen Seite steht ein Staat, der sich überhaupt erst auf dem Weltmarkt die Mittel für seinen Neuaufbau besorgen muss und will und der deswegen darauf angewiesen ist, dass die andere Seite ihm in diesem Bedarf entgegenkommt. Und der Westen hat sich ziemlich von Anfang an auf den Standpunkt gestellt, dass wenn Russland auf sie angewiesen ist, sie deswegen auch diejenigen zu sein hätten, die die Konditionen des Geschäfts definieren und sich nicht von dem schwächeren Partner in dieser Frage in irgendeiner Weise behindern lassen wollten. Es ist von Anfang an nicht einfach gute Zusammenarbeit etabliert worden. Das mag sich für die Unternehmen übrigens auf beiden Seiten durchaus ausgerechnet haben. Für die beteiligten Staaten ist das keineswegs der Fall. Sie stiften wechselseitige Abhängigkeiten und gerade weil sie das tun, passen sie schwer darauf auf, dass die Abhängigkeit, in die sie geraten, sie nicht hindert, ihre eigenen wirtschaftspolitischen und machtmäßigen Interessen durchzusetzen. Deswegen, man erinnert sich vielleicht noch an das damalige Geschäft mit den Lieferbeziehungen mit russischem Gas. Auf der einen Seite die Begeisterung, Europa hat Russland für als verlässlichen und dauerhaften Energielieferanten gewonnen. Auf der anderen Seite sofort der Kommentar, werden wir jetzt nicht von Russland abhängig? Wie können wir sicherstellen, dass Russland seinerseits diese Beziehung nicht in seinem Interesse und gegen uns verwenden kann? Beide wissen von Anfang an und gehen auch mit den Beziehungen so um, dass die Frage, inwieweit man die andere Seite für sich ausnutzen kann, bleibend davon abhängig ist, dass man mit dem anderen sich Einvernehmen darüber herstellt, was man voneinander will, dass man also nicht einfach technisch von der Lieferung von irgendwelchen Gütern abhängig ist, sondern von den Berechnungen einer anderen Gewalt, die mit den Berechnungen der eigenen überhaupt nicht zusammenfallen. Und dieser Standpunkt, einerseits begeistert einen großen und durchaus mächtigen Staat als neuen Markt sichern und zugleich sicherstellen und haben wollen, dass der das nicht seinerseits als Konkurrenzmittel gegen einen selber ausnutzen kann. Das hat sich auch in der Art und Weise niedergeschlagen, wie erstens Europa und zweitens auch die USA von Anfang an mit der russischen Macht, mit der neuen gewendeten russischen Macht umgegangen ist. Verzichtet wird erstmal da auf gar kein Geschäft. Die Konsequenz, die man aus der Tatsache zieht, dass auch der andere Vorteile aus dem Geschäft zieht, auch der andere einen Nutzen daraus hat, ist ein ganz anderer, nämlich man muss in der Lage sein, sicherzustellen, dass die Abhängigkeiten, die gestiftet werden, möglichst einseitig sind. Dass man selber mit der hergestellten Abhängigkeit ein Erpressungsmittel in der Hand hat und umgekehrt der andere einen nicht erpressen kann. Diese Betrachtung des laufenden Geschäfts unter dem Gesichtspunkt, inwieweit liefert es der Staatsmacht ein Erpressungsmittel gegenüber der anderen, fällt nicht einfach zusammen mit dem ökonomischen Benutzen, sondern ist ein eigenes politisches Interesse an diesem Geschäft. Das kann man sehr schön studieren an der Art und Weise, wie Europa und die USA von Anfang an mit Russland in dieser Frage umgegangen sind. Wie gesagt, verzichtet hat man auf keine Gelegenheit zum Geldverdienen, die der russische Bedarf an Mitteln aus dem kapitalistischen Westen einem geboten haben. Daneben und zusätzlich und dabei hat man aber immerzu drauf gedrückt und dafür sorgen wollen, dass dieses Geschäft keine untubare Stärkung der russischen Konkurrenzposition sowohl ökonomisch als auch politisch herbeiführt. Also es hat einen Bedarf gegeben, das neue kapitalistische Russland nicht zu einem wirklichen Konkurrenten auf allen Ebenen des Staatmachens werden zu lassen. Unentbehrlich sollten die eigenen Lieferungen von Hightech und Elementen der Rüstungsproduktion schon sein. Und ein Mittel dafür war durchaus die Durchsetzung, dass auch europäische Konzerne in Russland selber investieren durften und sollten, dass sie sich selber maßgeblich in Russland am Geschäft der Exploration beteiligen und sich darüber auch Eigentumsrechte an den Erträgen, die in Russland erbracht werden, sichern. Und als Voraussetzung für diesen Übergang hat man die russische Seite mit einem Programm konfrontiert, das zusammengefasst ist in einem Dokument, das nennt sich Energiecharta. Und diese Energiecharta besagt nicht einfach, wir machen jetzt ein gutes Geschäft, auch mit beidseitigem Einvernehmen, sondern buchstabiert vor, an welche Rechtsvorschriften sich die andere Seite zu halten hat, wenn sie europäisches und amerikanisches Kapital bei sich heimisch macht. Wer es nachlesen will, ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen, weil das zu weit führen würde, kann in dem neuen Artikel zum Rechtsstreit zwischen JUKOS und Russland nachlesen, wie diese Energiecharta funktioniert hat. Für diesen Zusammenhang ist vielleicht nur wichtig, dass einer der wichtigsten Abteilungen dieser Energiecharta ein sogenanntes Investitionsschutzabkommen war, was eben sichergestellt hat, dass die Unternehmen, die aus dem Westen in Russland investiert haben, die Eigentumsrechte an ihrer Investition behalten und es der russischen Seite verboten wird, in dieser Charta in irgendeiner Weise den ökonomischen, den kapitalistischen Umgang mit diesen Investitionen aus staatlichen Vorbehalten heraus zu beschränken. Die Energiecharta hat den Rechtsanspruch darauf, dass alles, was an Russland verdient wird, auch den westlichen Konzernen zugutekommt, sofern sie das haben wollen. Und das wirft ein gewisses Licht auf diese Sorte Rechtsansprüche, weil einerseits sind die natürlich nur insofern so weit gültig, als der andere Staat bereit ist, sich an sie zu halten. Das unterscheidet ja das Völkerrecht von Rechtsverhältnissen im Inneren eines Staates. Andererseits setzen solche Verträge darauf, dass die andere Seite ein Interesse hat und bleibend behält, an Geschäft mit den anderen Staaten weiter teilzunehmen und deswegen sich auch den Rechtssprüchen fügt, wenn sie gegen sie ausfallen. Ein Moment der Sicherstellung, dass die Abhängigkeit möglichst einseitig bleibt, war zum Beispiel auch die Weigerung, in irgendeiner Weise russischen Unternehmen zu ermöglichen, sich in westliche Gasleitungen und Transitleitungen einzukaufen, was man umgekehrt selber durchaus auf der anderen Seite gemacht hat. Auch hier soll die Abhängigkeit eine einseitige sein. Wir kaufen zwar das Öl, das Gas aus Russland, aber einen Zugriff auf die Leitung bekommt dieser Staat nicht. Und das erlaubt überhaupt das, was jetzt im Moment in Erwägung gezogen wird, nämlich die Umdrehung des Gasflusses im Zweifelsfall, wenn man das Gas aus Russland nicht mehr haben will. Und neben diesen Versuchen, diesen Bemühungen, die ökonomischen Verhältnisse möglichst einseitig als Abhängigkeiten der russischen Seite von sich und nicht umgekehrt zu gestalten, hat es Unternehmungen gegeben und gibt es weiterhin, überhaupt die ganze Energieversorgung aus Mittelasien möglichst an Russland vorbei zu organisieren, gerade gegen den konkurrierenden russischen Anspruch, diese Länder in Mittelasien für die eigene Versorgung zu nutzen, als eigene Käufer sicherzustellen. Das ganze Projekt der EU-Osterweiterung bestand nicht einfach darin, dass da Staaten als neue Märkte erschlossen wurden, sondern das sollte diese Staaten dauerhaft an Europa binden und sie auch Russland als Einflusszone entziehen. Und gerade die Auseinandersetzung um die Ukraine zeigt ja, wie da die konkurrierenden Ansprüche aufeinander prallen. der Standpunkt Europas, die Ukraine soll zu uns gehören und bei uns als Teil unseres Machtblocks existieren, gegen den konkurrierenden Standpunkt Russlands zu sagen, wir haben ökonomische und strategische Interessen in der Ukraine und wollen die ebenfalls berücksichtigt sehen und durchsetzen. Und nicht zuletzt ist ja auch die Einbeziehung der ehemaligen Ostblockstaaten in die NATO unter diesem Gesichtspunkt in Angriff genommen worden. Diese Staaten sollten einseitig auf jeden Fall auf der eigenen Seite stehen in allen möglichen oder potenziell angedachten Konflikten, die es eventuell mit der russischen Seite auch militärischer Art geben könnte. Es ist also überhaupt nicht so, wie man das öfter in der Öffentlichkeit zu hören bekommt, dass es so etwas wie einen Gegensatz gäbe zwischen dem friedlichen Handel und Wandel, wo doch Geschäfte in beiderseitigem Einvernehmen stattfinden, und auf der anderen Seite eine Machtauseinandersetzung, die der in die Quere kommt oder zu der gar nicht passt. Es ist anders, gerade aus der Tatsache, dass die Staaten sich in ihren Weltmarktbeziehungen maßgeblich und bleibend abhängig davon machen, was die anderen Staaten ihnen an Handelsgelegenheiten, an Geschäftsgelegenheiten eröffnen und bestreiten können. Gerade deswegen achten sie darauf, diese Abhängigkeiten möglichst einseitig zu gestalten, sich selber mit ihnen Erpressungsmittel zuzulegen und weiterhin dafür zu sorgen, dass die andere Macht jedenfalls nicht zu sehr in die Lage versetzt wird, die ökonomische Stärke, die sie durch den Handel erfährt, in ökonomische Macht der Nation und in weitergehende politische Macht der Nation der anderen Seite umzusetzen. Und streng genommen, wenn man das Ganze jetzt mal zurückbezieht auf das, was in der Ukraine seit ungefähr einem Dreivierteljahr abläuft, stellt man auch fest, diese Auseinandersetzung ist ein unmittelbares Produkt dieser Strategie, die beide Seiten in dieser Frage verfolgen. Was die Ukraine dem Westen, also den USA und der EU, tatsächlich dokumentiert, ist, dass das Verlangen, was sie von Anfang an mit ihren Handelsbeziehungen verknüpft haben, die sollen nicht einen Konkurrenten aufbauen, die sollen nicht eine neue potente kapitalistische Wirtschaftsmacht aufbauen, die uns dann in allen Abteilungen in die Quere kommen kann, sondern die soll einen abhängigen Staat produzieren, an dem wir zwar verdienen können, aber der sich an unsere Interessen und Vorgaben hält, dass genau diese Zielsetzung, die sie von Anfang an auch mit den Geschäften verfolgt haben, schlicht und einfach nicht aufgegangen ist. Ökonomische Abhängigkeiten wurden gestiftet. Russland ist eingebaut in den Weltmarkt zum abhängigen Teil eines weltweiten Geschäfts geworden. Die Einhegung Russlands an der russischen Westfront ist in Form der Osterweiterung und der NATO-Erweiterung ist durchaus gelungen. Und man merkt auch an den Stellungnahmen, die Putin zum jetzigen Vorgehen des Westens macht, dass der sich dieses Standpunkt seiner Konkurrenten darüber durchaus im Klaren ist und tatsächlich es selber genauso sieht wie die andere Seite. Dieser ständigen Beschränkung der russischen Macht, diese ständige Einschränkung dessen, was Russland aus seinen neu gewonnenen ökonomischen Fähigkeiten machen will, der wollen wir unsererseits eine Schranke entgegensetzen und einen Punkt machen. Es ist überhaupt nicht so, dass Russland in dieser Frage anders kalkulieren und anders auftreten würde als die andere Seite. Es ist nur so, erstens, dass unsere Öffentlichkeit in dieser Frage ausgesprochen parteilich berichtet und zum anderen, dass die Mittel, über die dieses Land verfügt, nach wie vor nicht so ganz an die heranreichen, über die die andere Seite verfügt. Insofern muss man sagen, dass dieses Sanktionsregime eigentlich eine sehr passende Reaktion der EU und der USA auf die bisherigen Auseinandersetzungen mit der russischen Seite ist. Was haben Sie denn da gemacht? Bislang habe ich versucht auszuführen, haben Sie die beiden Abteilungen Beziehungen zu Russland im Prinzip, man kann sagen, nebeneinander gleichzeitig betrieben. Sie haben auf der einen Seite gute Geschäfte mit diesem Land gemacht, an ihm verdient. Und sie haben gleichzeitig alles Mögliche getan in Form der EU, der Energiecharta, in Form des Ausbaus der Energieversorgung und sich von russischen Lieferungen unabhängig zu machen, in Form der Osterweiterung, in Form des Versuchs, auch die Ukraine in die EU einzubeziehen, um eine Stärkung Russlands nach Möglichkeit, soweit sie es vermögen, zu vermeiden. Dieses Nebeneinander hat zumindest für den Zeitpunkt der Westen abgebrochen. Sie haben den Übergang von einer Einhegung der Geschäfte, von einer Bekämpfung ungewünschter politischer Ergebnisse aus den Geschäften, den Übergang gemacht zu deren Abbruch. Jetzt geht es nicht mehr darum, die hergestellte Abhängigkeit von Russland auszunutzen, für den einseitigen Nutzen auf der einen Seite, sondern ausdrücklich darum, die nationale Wirtschaft Russlands und damit den Staat zu schädigen. Und das enthält auch ein Urteil über das bislang gelaufene Geschäft. Das Urteil kann man ungefähr so fassen: Ja, unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft mag ja am Geschäft mit Russland verdient haben, aber der politische Zweck, der immerzu mit diesem Geschäft auch unterwegs war, nämlich die machtmäßige Einhegung und Unterordnung der russischen Macht, die ist nicht gelungen. Es ist nicht gelungen, Russland klarzumachen, muss man eigentlich in Anführungsstriche setzen, weil das ja kein theoretisches Unterfangen ist, dass es vom Westen abhängig ist und deswegen es sich eigentlich gar nicht leisten kann, sich dessen Forderungen zu widersetzen. Und deswegen muss an dieser Stelle mal ein Schlussstrich gezogen werden. Selbstverständlich sind die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland nicht dafür eingerichtet worden, um sie dann hinterher als Sanktionen verwenden zu können. Aber dass es geht, sie als Mittel der Sanktionen zu verwenden, das liegt in der Tat darum, dass man den ökonomischen Verkehr, den man mit diesem Land bislang eingerichtet hat, so wichtig für Russland gemacht hat, dass man tatsächlich in ihm, wenn man ihn abbricht, einen richtigen Hebel zur Schädigung nicht nur von dessen Ökonomie, sondern auch von dessen politischen Zielsetzungen in der Hand hat. Das Ganze hat selbstverständlich einen Widerspruch an sich. Und das ist auch nicht so, dass die politischen Führer des Westens den nicht wüssten oder den nicht bemerkt hätten. Und der Widerspruch besteht schlicht darin, dass natürlich der Abbruch von Geschäften mit dem russischen Geschäftspartner auch die Unternehmen schädigt, die bislang an diesen Geschäften verdient haben und auch einen Schaden zur Konsequenz haben, eventuell für die Volkswirtschaften, in denen diese Konzerne eine wichtige Rolle spielen. Man hört ja auch Beschwerden, zum Beispiel in Deutschland vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, der sagt, das könnt ihr doch nicht machen, jetzt haben wir uns da gerade einen neuen Markt erschlossen und jetzt macht ihr den politisch kaputt. Die deutsche Kanzlerin hat sich zu diesem Einwand folgendermaßen verhalten. Die hat am 1. September eine Erklärung abgegeben zur Kritik der deutschen Wirtschaft an neuen Sanktionen gegen Russland. Und da hat sie Folgendes gesagt, zitiere, Merkel rechtfertigte den Sanktionsbeschluss vom Wochenende mit der, Zitat, viel größeren Gefahr, Zitat Ende, die entstehe, wenn in Europa, wieder Zitat, ohne Folgen Grenzen verschoben werden könnten. Zu dem Satz sage ich gleich nochmal was. Eine militärische Lösung des Konflikts könne es nicht geben, Russlands Verhalten könne aber auch nicht einfach hingenommen werden. Deswegen müssten Sanktionen vorbereitet werden. Die Kanzlerin argumentierte, Zitat, dass die Nachteile, die daraus auch uns erwachsen könnten, in keiner Weise so schwer wiegen, wie die Nachteile, da gar nichts zu tun. Dieses Zitat verdient eine Erläuterung. Merkel rechtfertigte den Sanktionsbeschluss vom Wochenende mit der viel größeren Gefahr, die entstehe, wenn in Europa ohne Folgen Grenzen verschoben werden könnten. Dieser Satz ist natürlich erstens eigentlich ein schlechter Scherz aus dem Munde einer Politikerin eines Landes, die gerade vor 20 Jahren eine ziemlich heftige Grenzverschiebung vorgenommen hat, nämlich die Aufhebung der Grenze zwischen der BRD und der DDR. Aber das hat sie ja offenbar inzwischen vergessen, dass das wohl auch eine ziemliche Grenzverschiebung gewesen ist, zumindest gegenüber den Grenzen, die damals noch weltpolitisch und völkerrechtlich gegolten haben. Was ist denn die Gefahr? Westliche Politiker sagen selber, dass sie damit gar nicht meinen, dass bloß weil Russland sich in der Ukraine-Frage auf den Standpunkt stellen, das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns nicht leisten, eine so wichtige strategische Bastion wie die Krim einfach widerstandslos unter die Kuratel des Westens fallen zu lassen. Zweitens, das hat Putin übrigens auch gesagt, wir nehmen den Konflikt auf genau der gleichen Ebene an, wie die andere Seite ihn aufmacht. Es ist uns vollkommen klar, dass es da nicht bloß um die Krim geht, es geht schon um die, sondern eben um die Frage, wer hier eigentlich die Regeln des Staatenverkehrs setzt, wer hier eigentlich über wen entscheidet, welcher Staat was darf und was nicht. Und wir, so ungefähr hat er sich ausgedrückt, wir sind selber eine potente und militärisch wie ökonomisch inzwischen gestärkte Macht. Wir haben es nicht nötig, uns westlichen Vorstellungen in der Frage von erlaubt und verboten einfach zu beugen. Das mag für andere Staaten zutreffen, für Russland nicht. So ungefähr der Standpunkt Putins in Reaktion auf die westlichen Sanktionen. Die viel größere Gefahr, die Merkel da sieht, besteht eben genau da drin, dass wenn eine Macht, nämlich eben Europa, es einfach hinnimmt, dass eine andere ihr Grenzen setzt, sie damit dessen Fähigkeit und Macht, genau das zu tun, anerkennt, akzeptiert und damit im Prinzip die Gleichberechtigung dieses Staates in der Konkurrenz der Nationen unterschreibt. Und genau das will der Westen ja gegenüber Russland nicht tun. Der bescheidene Hinweis, dass es eine militärische Lösung des Konflikts nicht geben kann, erinnert daran, und zwar nicht ganz ohne Grund, dass im Prinzip diese Sorte Verschiebung von Grenzen, von Seiten des Westens jedenfalls, als ein potenzieller Kriegsfall definiert wird. Diese Definition will sie aus gutem Grund nicht vornehmen. Sie will aber auch nicht einfach sagen, wir lassen es zu, wie ihr eure strategischen Interessen definiert. Da haben wir unsere Vorstellungen und die haben dazu gelten. da stößt Machtanspruch auf Machtanspruch und die ganzen Sanktionen verfolgen deshalb genau den Zweck, der anderen Seite deutlich zu machen, dass sie den Machtanspruch, den sie da verfolgt, gar nicht durchhalten kann, weil sie dafür gar nicht über die dafür nötigen Mittel wirklich verfügt. Die Kanzlerin argumentierte, dass die Nachteile, die daraus auch uns erwachsen könnten, in keiner Weise so schwer wiegen, wie die Nachteile gar nichts zu tun. Dieser Satz ist natürlich ein bisschen seltsam, weil die Nachteile, über die sie da redet, auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen liegen. Die Nachteile, die uns daraus erwachsen, sind erstmal Nachteile der ökonomischen Art. Nachteile, die in der Schädigung der betroffenen europäischen und amerikanischen Konzerne und deren Geschäft bestehen, dass ihnen ja tatsächlich flöten geht, wenn sie keine Rüstungsgüter mehr an Russland verkaufen dürfen und kein Ölexplorations-Hightech mehr. Das ist der eine Nachteil und das ist hat dann durchaus auch seine Wirkung auf die nationalen Ökonomien, in denen diese Konzerne wichtige Abteilungen sind. Und übrigens, dieser Nachteil war ja auch der maßgebliche Grund dafür, dass es in der EU erstmal eine ziemlich heftige Debatte zwischen den Staaten gegeben hat in der Frage, ob Sanktionen überhaupt für sie ein einsehbarer Weg sind. Die Nachteile, gar nichts zu tun, liegen gar nicht auf der ökonomischen Ebene. Die liegen auf der Ebene der Frage, welche politische Macht ist in der Lage und hat deswegen auch das Recht, ihre Definition dessen, was andere Mächte dürfen und nicht dürfen, zur politischen Realität werden zu lassen. Und da herrscht nach wie vor im Westen die ganz eindeutige Position, das steht Russland nicht zu, das lassen wir uns von Russland nicht bieten und das haben wir auch nicht nötig, dass wir uns das von Russland bieten lassen müssen. Und insofern vergleicht sie in dem Satz zwei Sorten von Schaden, die in dem Sinne gar nicht vergleichbar sind, weil sie über zwei ganz unterschiedliche Dinge redet. Und zugleich macht sie aber eine Klarstellung in der Frage, wie sich denn das Interesse des Kapitals zum Interesse des Staates an dieser Stelle verhält. Na klar, sagen die maßgeblichen Politiker, das ist ein Schaden für das kapitalistische Wachstumsinteresse unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Den kalkulieren wir ein und sagen, der muss jetzt sein. Und zwar deswegen, weil einfach so weitermachen mit Russland einen größeren Schaden bringen würde, als den die Wirtschaft erfährt. Die haben keinen Respekt vor uns. Die haben keinen Respekt vor unserem Interesse in der Frage, was aus der Ukraine werden soll. Und dann stärkt jede weitere Lieferung von nützlichen Gütern bloß ein uns feindliches Interesse und eine uns feindliche politische Zielsetzung. Und das können wir nicht wollen. Und das ist eine sehr eindeutige Klarstellung in der Frage, in welchem Verhältnis an der Stelle das staatliche Interesse und die staatliche Definition dessen, wozu die Wirtschaft da ist, sich zu dem Bereicherungsinteresse der Unternehmen verhält. So, damit wäre ich mit meinem ersten Punkt durch und würde dann erstmal eine kurze Pause machen und fragen, ob es Diskussionsbedarf gibt und Nachfragen oder auch Protest oder was auch immer. Ja gut, dann bemühe ich mich mal ja, entschuldige. Entschuldige. Dass ein Staat, der es mit dem Menschenrecht und vor allem mit dem Arbeitsrecht nicht so ernst nimmt, dass eine noch größere Konkurrenz werden könnte oder eine ähnlich große Konkurrenz. Nochmal lauter. Meinen Sie nicht, dass ein Staat, der es mit dem Menschen und vor allem mit dem Arbeitsrecht nicht so ernst nimmt wie in Europa, dass der eine andere Konkurrenz werden kann oder eine größere Konkurrenz vielleicht noch oder eine ähnliche Konkurrenz wie China? Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass die Menschenrechtskalkulation ein maßgeblicher Grund für das Vorgehen gegen Russland ist, weil ich nicht den Eindruck habe, dass der Westen seine Wirtschaftsbeziehungen und seine politischen Beziehungen mit den Staaten von der Frage der Einhaltung der Menschenrechte dann bei anderen Staaten abhängig macht. Also es ist nicht so, dass die europäischen Staaten oder die USA erstmal in die Arbeitsrechtsbücher ihrer Geschäftspartner reingucken und mal, wenn sie feststellen, dass da Leute schlecht bezahlt werden, sagen, dann machen wir mit euch nichts. Und insofern kommt mir das ein bisschen unglaubwürdig vor, dass jetzt ausgerechnet in diesem Fall dass das Argument dafür sein soll, weswegen in der Frage der russischen Politik so sich verhalten wird. Ich weiß schon, dass du nicht die großen Richter der Menschlichkeit oder der Menschenrechte sind, aber dass man vielleicht Angst hat, sich da eine Konkurrenz zu schaffen, außer Kontrolle. Ja, aber verstehen Sie, das Problem ist doch folgendes. Wenn die USA und Europa für sich in Anspruch nehmen, sie sind die Repräsentanten dessen, wie andere Staaten sich gegenüber ihren Völkern aufzuführen haben, dann kann man diesen Anspruch unter verschiedenen Gesichtspunkten vorlegen. Der erste, der einem immer sofort auch unterkommt, ist, es ist eigenartig, dass die Umgangsweise von Staaten mit den Leuten, die sie aus irgendwelchen Gründen auf die Liste ihrer Feinde gesetzt haben werden, in manchen Fällen ein Urteil über die Staatsgewalt legitimiert, der das macht, und im anderen Fall genommen wird als ein zwar nicht gern gesehener, aber doch Ausrutscher im Verhältnis zu dem Prinzip, das dieser Staat verbirgt. Und wenn man unter diesem Gesichtspunkt mal wirklich ein bisschen vorurteilsfrei in die Welt guckt, tut man sich immer ein bisschen schwer, bei Nationen, die auf der einen Seite gegen Waterboarding und Guantanamo überhaupt nichts einzuwenden haben, zu sagen, ja, die akzeptiere ich erstmal, das sind die Repräsentanten des Völkerrechts und wenn die sich des Menschenrechts und wenn die sich hinstellen und sagen, und der andere ist es nicht, dann übernehme ich das einfach unbesehen, als das wäre das der wirkliche Gesichtspunkt, den sie geltend machen. Offensichtlich ist es doch so, das ist die eine Ebene. Das greift aber insofern in dieser Frage ein bisschen kurz, weil dann würde sich der Vorwurf eigentlich in gewisser Weise nur darauf beschränken zu sagen, das ist ja Heuchelei. Ich halte es auch für Heuchelei, aber ich halte das nicht für das entscheidende Argument. Was beansprucht der Westen denn, wenn er sagt, wir definieren den erlaubten und genehmen Umgang eines anderen Staates mit seinem Volk. Wir wissen dafür die nicht bloß wegen unseres Interesses, sondern wegen des Menschen gültigen Richtlinien und wir wissen die nicht nur, sondern wir sind auch berechtigt und beauftragt, dass diesen Standpunkt, dass wir die bei uns beherbergt haben, gegen alle anderen Staaten durchzusetzen. Was ist das eigentlich für ein Anspruch? Der ergibt sich doch nicht daraus, dass es, sagen wir mal so, eine Abstimmung zwischen den Staatsgewalten stattgefunden hätten in der Frage, welche Umgangsweise mit dem Volk bekommt jetzt den Völkern am besten und welche nicht. Sondern der ergibt sich daraus, erstmal ganz billig, dass sie ja tatsächlich diejenigen sind, die das praktisch definieren. Die praktisch sagen, welche innere Ordnung von Staaten auf diesem Globus für alle gültig zu sein hat. Und dann wäre es eigentlich zweckmäßig, dass man sich diese innere Ordnung, die unter dem Titel Menschenrechte repräsentieren oder verkaufen, dass man sich die mal anschaut und jetzt nicht immer den Vergleich macht und sagt, in manchen Staaten gilt ja nicht mal das, sondern die Frage mal aufwirft, findet man die eigentlich so erfreulich? Ist es denn ernsthaft ein nützliches Mittel der Verbesserung der Lage in Staaten, wo die Menschenrechte vielleicht nicht gelten? Wenn ich jetzt mal die positive Meinung über diesen Titel unterstelle, die ich gar nicht teile, aber ich gehe jetzt mal davon aus, ist es dafür ein nützliches Mittel, der Staatsgewalt Bomben auf den Kopf zu schmeißen? Erreicht man mit der Durchsetzung der Menschenrechte im Irak eine Lage, wo es allen Leuten besser geht? Ich sehe das nicht. Und was ist das eigentlich überhaupt für ein merkwürdiger Schluss aus dem Umstand, dass man eine bestimmte innere Ordnung bei einem anderen Staat haben will, von der man auch noch behauptet, sie wäre am volksnützlichsten für das dortige Volk, dann gegen diesen Staat einen Krieg anzufangen? Was hat denn eigentlich das eine mit dem anderen zu tun? Und wenn es was miteinander zu tun hat, wirft es eigentlich ein schlechtes Licht auf die Menschenrechte. Ja. Mit einem Kollegen sagen, du hast das ja eh gesagt in deinem Einspruch, nämlich dass wenn die Arbeitsrechte, nicht unsere Arbeitsrechte, unsere Menschenrechte Bedingungen haben für die Produktion, dann erwächst daraus eine unkontrollierte Konkurrenz für uns. Ja, was sagt das, eine unkontrollierte Konkurrenz? Jede Konkurrenz, wenn sie eine Konkurrenz ist, ist unkontrolliert für die Konkurrenten. Oder wenn sie kontrolliert ist, dann ist es keine Konkurrenz. Ja, oder anders. Ja. Übrigens war das eigentlich auch der Punkt, den ich gerade in meinem Referat sagen wollte. Woher kommt denn das Bedürfnis nach Kontrolle? Ihr beide habt nicht gemeint, nach Fairness oder gleichen Gegebenheiten. Gleichen Marktgegebenheiten, oder wie man immer das nennen will. Der Westen hat doch kein Interesse an gleichen Marktgegebenheiten. Er hat Interesse daran, dass in anderen Staaten Marktgegebenheiten herrschen, die sie ausnutzen können, ohne dass die dortige Staatsmacht daraus für sich Vorteile zieht. Das hat doch mit Gleichheit nichts zu tun. Oder anders ausgedrückt, was heißt denn gleiche Marktgegebenheiten zwischen einem Staat, der über alle technischen und kapitalmäßigen Mittel der Benutzung fremder Märkte verfügt und einem Staat, der selber ein solcher Markt ist? Da ist doch die Gleichheit, gerade die Art und Weise, oder der Vergleich auf Basis der Gleichheit, doch gerade die Art und Weise, wie der eine sich dem anderen unterzuordnen hat, weil er die Konkurrenz gar nicht aushält. Ich wollte ja gerade sagen, klar, das Interesse an Kontrolle der Konkurrenz ergibt sich aus dem bemerkten und ja auch nicht auch leicht festzustellenden Umstand, dass andere konkurrierende Staatsgewalten genauso kalkulieren wie man selber. So. Aber wenn das der Gegensatz ist, in dem die Staaten zueinander treten, dann ist mir eigentlich nicht so ganz nachvollziehbar, wie, was das mit dem Arbeitsrecht zu tun haben soll. Im Übrigen muss man ja auch mal sagen, dass die Ausnutzung von Ausbeutungsbedingungen der Arbeitskraft in jetzt weniger Russland, aber in durchaus aber auch in Russland, also in Staaten der Dritten Welt, ja eine ist, die im Wesentlichen durch westliche Konzerne passiert. Ich habe neulich einen Artikel, na, das wäre jetzt ein anderes Thema, das ich jetzt habe. Ja, genau das war eigentlich meine Behauptung. Das ist das, was die USA und die EU bezwecken, nämlich durchaus eingewendetes Russland zur Verdienstquelle und zum Geschäftsmittel für die eigene Wirtschaft zu machen, aber die damit eingerichteten ökonomischen Beziehungen nicht zur konkurrierenden Stärkung einer russischen Staatsmacht werden zu lassen, die daraus eigene ökonomische Potenzen bezieht und dann in der Lage ist, auswärts selber Märkte und Einfluss streitig machen zu können. Darum geht es. Und da hat man jetzt 20 Jahre lang dran gebastelt, hat die Abhängigkeiten hergestellt, die man haben will, und muss feststellen, so viel hat ein Putin von seinen westlichen Vorbildern gelernt, dass die Geschäftsbeziehungen mit den anderen Staaten nicht einfach ein nützlicher Hebel zur Entwicklung der eigenen Wirtschaft sind, sondern dass man auch sicherstellen muss, dass man in der Lage ist, diese Errungenschaften in Anführungsstrichen gegen die Konkurrenz zu verteidigen. Und wenn man das mal auf den ganzen Ukraine-Fall zurückbezieht, dann kann man das ja gerade an dem so wunderbar studieren. Was ist denn passiert? Die EU hat der ukrainischen Regierung ein Angebot gemacht, von der sie gemeint hat, das könnte diese Regierung nicht ablehnen. Nämlich ein Assoziierungsvertrag, in dem nicht nur die Kondition der Benutzung der ukrainischen Wirtschaft durch europäisches Kapital festgeschrieben wurden, sondern auch die innere Rechtsordnung. Und es war, und der damalige Präsident der Ukraine hat diesen Vertrag nicht unterschrieben, weil sie dadurch die weiterhin für den ukrainischen Staat wichtigen Beziehungen zu Russland torpediert hätte. Daraufhin hat der Westen nicht einfach gesagt, na gut, wenn der den Vertrag nicht unterschreiben will, das ist ja sein souveränes Recht, da ist ja der Chef der Ukraine, dann haben wir halt Pech gehabt, sondern sie haben eine Revolution inszeniert und mit organisiert, die dafür gesorgt hat, dass dieser Staatschef gestürzt wird. Und da war es vollkommen klar, dass damit Russland auf den Plan gerufen wird. Was denn sonst? Es wird ja auch gar kein Geheimnis daraus gemacht, dass die konkurrierenden Interessen, die der russische Staat in der Ukraine hat, auf der einen Seite durchaus ökonomischer Natur im Osten, in den ganzen Fabriken, in dem, was die da produzieren, und zweitens in der Krim als Zugang zum Meer, wo ja die eigene Flotte liegt, dass die elementar dadurch in Frage gestellt sind und werden, dass die Ukraine sich der EU assoziiert, dass das zwei unvereinbare Standpunkte sind, die nicht so einfach unter einen Hut gezogen werden. Damit kann man so umgehen. Man kann, dass man sagt, das geht Russland alles gar nichts an, weil die Ukraine kann doch frei entscheiden, was sie will. Oder man kann damit so umgehen, dass man das in Rechnung stellt. Und es ist ja ziemlich offensichtlich, dass der Westen sich in dieser Frage auf den ersten Standpunkt gestellt hat. Das steht denen nicht zu, wenn wir die Ukraine der EU assoziieren wollen mit allen ökonomischen und politischen Folgen für andere, dass die dann dagegen Einspruch haben. Halten, ja? Ja, Christoph, Sie haben als Frau Bort gesagt, dass Sie niemanden den Schuld geben werden für die Revolution der Ukraine geben würden. Sie haben Ihr Wort alle ganze Stunden, 20 Minuten gehalten, wie Sie gesagt haben, dass die USA sozusagen Revolution inszeniert haben. Das würde ich schon bestreiten, das gibt es schon länger in der Ukraine. Schon 2004 gab es so eine große Bewegung gegen die pro-russische Regierung. Aber Sie haben auch eine sehr interessante Frage gestellt, woher kommt das Bedürfnis an Kontrolle? Und es gibt andere Länder als Russland, die wachsen und die potenziell Konkurrenten werden, so Brasilien, Indien, China oder Südafrika. Und mit all diesen Ländern gibt es nicht alle diese Probleme, die man mit Russland hat, nämlich diese Wiederaufnahme von sowjetischen Traditionen, mit dem Personenkult von den Liedern, mit dem Stoß gegen die Grenzen von den Nachbarländern. Sie haben von den Sanktionen gegen Russland gesprochen, aber gar nicht von den Sanktionen von Russland auf vor allem europäische Länder. Gibt es dort nicht auch eine, als Ziel so eine ökonomische Schädigung von diesen osteuropäischen Ländern, eine Versuch, wieder die Kontrolle aufzunehmen auf Osteuropa? Klar. Und dann auch, was sind die Vorteile zum Beispiel von Belarus und Kasachstan an der Mitgliedschaft der Gemeinschaft unabhängiger Staaten? Ja, selbstverständlich. Wollte ich ja alles gar nicht bestreiten. Und jetzt? Also es sind nur drei klare Fragen. Ja, ich habe, als ich gesagt habe, ich will hier keine Schuldzuweisung machen, da wollte ich sagen, es ist eine Sache, sich zu erklären, wie Staaten in der Frage der Umsetzung von ökonomischen Mitteln in politische Macht kalkulieren. Und warum sie dann, weil sie allesamt so kalkulieren, dann notwendigerweise in Machtfragen aneinander rasseln. Darauf bezog sich mein Satz, ich will in dem Sinne keine Schuldzuweisung machen, dass ich sage, dass ich das auf die Ebene hebe von wer darf das und wer darf das nicht. Weil der Unterschied liegt nicht in der Frage dessen, wer da was darf, das entscheiden die nämlich selber, weil die sind die obersten Herren über das Recht, die Staaten, anderen Herren als die gibt es nicht. Sondern es entscheidet letztlich die Mittel, über die sie für diese Machtkonkurrenz verfügen. Und der Hinweis darauf, dass Russland genauso kalkuliert wie der Westen, finde ich völlig in Ordnung. Wollte ich auch gar nicht bestritten, wollte ich gerade ja nicht bestritten haben, sondern wollte sagen, in diesem die es ist eine Sache, sich zu erklären, mit welchem vorwärtsweisenden Standpunkt Europa in der Ukraine auf den Status, den die Ukraine bis zu diesem Zeitpunkt hatte, losgegangen ist. Gesagt hat und sich praktisch auf den Standpunkt gestellt hat, wir ignorieren einfach in dem Assoziierungsverfahren den gewussten Sachverhalt, dass die russische Macht sich in der Ukraine-Frage auf den Standpunkt stellt, dieses Land lassen wir nicht wie den Rest der anderen europäischen Staaten unter die einfach der EU sich angliedern oder im Zweifelsfall eventuell sogar der NATO. Und das war jetzt ja nicht die Behauptung und das hätten die Russen nicht tun dürfen, sondern ich wollte erstmal nur sagen, da merkt man, wo solche Streitigkeiten herkommen. Da merkt man, wo solche Streitigkeiten herkommen. Die kommen nicht daraus, dass der eine ein gutes Prinzip verkörpert und der andere ein schlechtes. Oder dass der eine böse Zwecke verfolgt und der andere gute, sondern dass beiden Seiten, die Logik einer kapitalistischen und deswegen auch imperialistischen Macht beherrschen. Und die Logik heißt, wir können uns in der Konkurrenz der Nationen nur bewähren, wenn es uns gelingt, aus den ökonomischen Mitteln, die wir aus dem Weltmarkt beziehen, eine Position unseres Staates in der Welt aufzubauen, die es uns ermöglicht, andere von uns abhängig zu machen und dauerhaft zu benutzen. Und in diesem Standpunkt unterscheiden sich Russland und der Westen nicht. Die haben andere, unterschiedliche Mittel, das zu tun. Ja, aber die, die in erster Reihe beteiligt sind, sind auch nicht nur westliche Länder und Russland, es gibt auch die Ukraine. Und die können überhaupt nicht in ihre Rede vor. Also, dass sie auch möglicherweise eine eigene Linie haben, dass sie auch vergleichen konnten, was der Schicksal von der zwei Nachbarländer Polen und Belarus war mit der EU oder mit der Gemeinschaft mit Russland und dass sie auch eine Entscheidung treffen könnten, wenn sie auch völlig haben. Ja, aber die Schwierigkeit an der Stelle, gerade bei der Ukraine, ist ja, dass nicht, deswegen gibt es ja da auch einen halben Bürgerkrieg. Der von Ihnen unterstellte Standpunkt, es gäbe so etwas wie eine einheitliche Position in Sachen Volk und Staat in der Frage, gehört das Land hin, der in der Ukraine gerade gar nicht existiert. Das ist auch eine russische Sichtpunkt, ja, Bürgerkrieg. Also es wäre, als ob man die Tschetschenienkrieg in Russland auch Bürgerkrieg genannt hätte. Ja, natürlich. Natürlich wäre es das, aber das ändert auch nichts an der Tatsache, dass es einer ist. Es ist nicht ein Bürger. Augenblick mal, ja, bitte. Ich bin der Meinung, dass die Konzernblöcke schon längst mehr entscheiden als Staatenbünde. Weil wenn ich mir anschaue, also gut, in Russland mag es noch hinkommen, irgendwie, wenn man Yukon betrachtet. Aber in der EU zum Beispiel gibt es ja noch nicht mal ein Parlament, was zu sagen hat. Ja? Und in den USA merkt man in der Art und Weise, wie Bankencrashs abgehandelt werden, dass eigentlich die Staatenbünde nicht mal mehr das Sagen haben, um ja, dagegen sind ja nun die Sanktionen eigentlich der beste Gegenbeweis, weil den hat nun wirklich, die Sanktionen hat nun wirklich nicht der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft verfügt, sondern die EU, also die Vereinbarung der Staaten und die stellen ja gerade klar, wer sich da wem unterzuordnen hat. Ja, weil die haben doch eine andere Position, oder? Nein, haben sie eben nicht. Sehr eindeutig nicht. Wenn Sie eine Handlangerfunktion hätten, wäre es nicht so leicht zu haben, einfach ein Flugzeuggeschäft zwischen Russland und Frankreich zu unterbinden. Ich versuche mal noch ein bisschen was über den über die Finanzsanktionen zu erzählen. Vielleicht können wir dann auf den Punkt mit der, auf den wir jetzt eben entwickelt hatten, danach ja nochmal zurückkommen. Ich will nochmal betonen, weswegen ich das am Anfang mit der Schuldzuweisung gesagt habe, worüber ich reden will. Das dürfte eigentlich aus dem ersten Punkt klar geworden sein. Die Potenz Europas und der EU, der russischen Wirtschaft und der russischen Macht mit Wirtschaftssanktionen Schäden zuzufügen, liegt erstmal ganz billig daran, dass dieses Land inzwischen selber ein kapitalistisches ist. Und es ist immer leicht, das ist ja auch eigentlich das Prinzip der jeweiligen nationalen Öffentlichkeiten. Es ist immer leicht, an den anderen kapitalistischen Nationen all die Mängel und Kritikpunkte zu entdecken, die man bei sich selber immer gar nicht so gerne sehen will oder die man bei sich selber entschuldigt. Ich wollte erstmal auf einen anderen Punkt raus und gar nicht, das Missverständnis wollte ich vermeiden. Ich wollte sagen, es ist erstmal im Ausgangspunkt dessen, wie da die jeweilige Macht unterwegs ist. Und das will ich mit dem zweiten Punkt, mit den Finanzsanktionen nochmal versuchen, ein bisschen zu erhärten. Ob so Mächte wie die USA und die EU unterwegs sind, von dem praktischen Standpunkt aus und mit der praktischen Behauptung, wir sind, was unsere Wirtschaftsmacht und vor allen Dingen aber auch unsere Finanzmacht angeht, die eigentlichen, diejenigen, die definieren, was auf dem Weltmarkt passiert und welcher Staat wer da was darf. Und diese Mittel bringen wir jetzt gegen Russland zum Einsatz. Oder ob man sich, weil man selber zu diesem Laden dazugehören will, und das ist erstmal der Standpunkt, den Russland hat, sich einerseits auf diese ganzen Berechnungen einlässt, selber gleichartige, konkurrierende Berechnungen in der gleichen Weise anstellt und an einem Punkt, wo es feststellt, genau das wird ihm bestritten, den Übergang macht, zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Auf den Unterschied wollte ich hinweisen. Und der Unterschied ist ein anderer, als der zu sagen, die einen verfolgen eigentlich im Prinzip eine menschenfreundliche, völkerverständigende Politik und der andere tritt ihnen dauernd in die Quere. Nur um den Unterschied ging es mir jetzt erstmal. Ich will vielleicht mal den Punkt, es ist, man kann es ja auch mal so sehen, was die westlichen Nationen im Moment gegenüber Russland klarstellen, das haben sie ja schon vor einiger Zeit mal gegenüber dem Iran in die Wege geleitet. Da ist erstmal der Standpunkt genau der gleiche. Dieser Staat passt uns nicht, das ist eine ganze innere Ordnung, ist uns suspekt. Der orientiert sich in seinen staatlichen Berechnungen, in seinem Staatsprogramm nach innen wie außen nicht an unseren Vorgaben in der Sache, wie die Staatenwelt im Nahen Osten geregelt werden soll. Da macht eine Konkurrenz zu den anderen Mächten im Nahen Osten auf und erlegt sich für diese Konkurrenzposition auch noch eine Atomwaffe zu. Das muss unterbunden werden und das Mittel der Unterbindung ist die Schädigung der nationalen Wirtschaft dieses Staates. Es ist ein bisschen anderes Kaliber, diesen gleichen Standpunkt gegenüber einer Macht wie Russland aufzumachen. Und das bisschen andere Kaliber merkt man an den Einwänden, die ja selbst von westlicher Seite gegen dieses Projekt kommen. Und das will ich jetzt mal versuchen, an diesen Finanzsanktionen noch mal ein bisschen zu erläutern. Die Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, ich referiere sie erstmal nochmal, ich gehe nicht davon aus, dass das jeder so unbedingt präsent hat, sind folgende, also die jetzt bisher beschlossen worden sind und es gibt noch welche, die in der Hinsicht angedacht sind. Die erste Stufe bestand darin, Reiseverbote zu erlassen für Personen, die dem Kreml nahestehen und deren Vermögen auf westlichen Konten, bei westlichen Banken einzufrieren. Die zweite Stufe war, großen, wichtigen russischen Banken und russischen Energiekonzernen wird es verboten, auf den Dollar- und Euro-Märkten Schuldtitel aufzulegen, also Anleihen oder Aktien zu verkaufen, um sich auf diese Weise Dollar und EU zu besorgen. In der Stufe 3 wurde dann russischen Privatbanken nicht nur die langfristige Kapitalaufnahme, sondern auch die kurzfristige Refinanzierung auf Geldmärkten im westlichen Ausland untersagt. Und der letzte Schritt oder die zwei letzten Schritte, die auch schon formuliert sind, aber noch nicht ergriffen worden sind, war überhaupt den russischen Banken das russische Bankensystem vom internationalen Zahlungsverkehr zwischen den Banken auszuschließen, also das ganze Geschäft zwischen den Banken, was der Abwicklung der Kreditbeziehung zwischen den Nationen dient, überhaupt zu untersagen, beziehungsweise im Endeffekt dann auch der russischen Zentralbank zu verbieten, ihre Schuldtitel auf den Euro- und Dollarmärkten loszuwerden. Das ist ja was Neuartiges, solche Maßnahmen gegenüber einem ökonomisch nicht ganz impotenten Staat wie Russland zu ergreifen. Und deswegen will ich zu deren politökonomischen Gehalt mal ein paar Worte sagen. Das Einfrieren der Konten von wichtigen Geldeigentümern, dem Kreml nahestehenden Geldeigentümern, kommt einer zumindest zeitweiligen Enteignung dieser Figuren gleich und entzieht das Geld, was die da im Ausland angelegt haben, ganz prinzipiell dem Zugriff des russischen Staates. Dass sie das Geld überhaupt auf diesen Konten liegen haben, beruht selbstverständlich darauf, dass mit der Systemwende Russland die volle Konvertibilität zwischen dem Rubel und den westlichen Währungen eingeführt hat, also überhaupt einen freien Zahlungsverkehr zwischen den Geschäftspartnern auf den beiden Seiten der Grenzen eingerichtet hat und damit auch seinen begüterten Bürgern die Gelegenheit geschafft hat, ihr Geld nicht in Russland als Kapital wirken zu lassen, sondern auch im Ausland. Der Staat hat seine nationale Währung allgemein austauschbar gemacht und das heißt für die Geldbesitzer, sie können mit dem Geld nicht nur im Inland Geschäfte machen, sondern eben auch außerhalb. Das Interessante, wenn man das mal seinerseits rechtlich betrachtet an diesem Vorgehen, ist ja, dass die europäischen Staaten und die USA hergehen und eine private Geschäftsbeziehung, nämlich die zwischen der Bank und ihren Kunden, schlicht und einfach für ungültig erklärt. Und damit ist es quasi so etwas wie ein erster Hinweis darauf, worum es sich bei diesem viel gelobten oder auch kritisierten internationalen Zahlungsverkehr eigentlich überhaupt handelt. Behandeln tun ja Firmen oder auch Privatleute, die ihr Geld über die Grenze transferieren und auswärts anliegen, das ganze Anlegen von Geld außerhalb der eigenen Grenzen als eine rein geschäftliche Angelegenheit. Und der Austausch der Währungen erlaubt es ja auch, aus im Prinzip jedem nationalen Geld ein Mittel zum Herankommen an irgendein anderes nationales Geld zu machen und daraus dann den Vorteil zu ziehen oder das Geschäftsmittel zu machen, was man halt gerade machen will. Beruht also darauf, erstmal wirklich darauf, dass jeder mit seinem Geld machen kann, was er will, auch außerhalb der Grenzen, aufgrund staatlicher Genehmigung und aufgrund der Einrichtung dieses Austauschverhältnisses, was erstmal hergestellt sein will und was es ja vorher mit dem russischen Geld gerade nicht gegeben hat. Jetzt machen die Regierungen in den USA und die EU eine interessante Unterscheidung. Die sagen, ja, das ist gar nicht so, dass ein Dollar einfach ein Dollar ist, egal wo man ihn hat und vor allen Dingen egal wem der gehört, sondern da machen wir einen Unterschied. Bei den Banken, die unter unserer Hoheit stehen, entscheiden wir, welche Dollars tatsächlich kapitalistischer Reichtum sind, Zugriffsmittel auf alles Mögliche, und welche Dollars eben kein Reichtum sind, weil sie mögen zwar das Eigentum desjenigen sein, der sie dahin getan hat, aber dieses Eigentum wird schlicht und einfach konfisziert. Und damit stellen sie klar, was es tatsächlich mit diesem Geld auf sich hat, dass das Geld eben nicht einfach so etwas wie eine systemneutrale oder staatsgewaltneutrale Sache ist, mit der man einfach irgendwie überall wirtschaften kann, sondern dass dieses Geld seine Gültigkeit bleibend daraus bezieht, dass irgendein Staat es in Umlauf bringt und es garantiert und auch entscheidet darüber, wo dieses Geld als Geld fungieren darf und wo nicht und in wessen Hand es sich um ein solches handelt und bei welchem nicht. Sie machen schon in diesem ersten Schritt, und das wird mit den anderen Schritten eigentlich noch unterstrichen, klar, dass das Weltfinanzsystem nicht einfach eine technische Angelegenheit ist, wo eben Gelder hin und her getauscht werden, je nachdem wie die Geschäftswelt das halt gerade braucht, wo Anleihen aufgelegt werden und Kredit aufgenommen und gegeben wird, grenzüberschreitend, so wie es gerade passt, sondern dass diese Weltfinanzmärkte politische Subjekte haben und dass diese politischen Subjekte genau die Staaten sind, die die maßgeblichen Weltwährungen emittieren, also eben die Euro-Emittenten, Europa und Amerika als Herren über den Dollar. Einerseits gilt schon und soll ja auch weiter gelten, freie Konvertibilität. Und da kriegt der russische Staat ja schon damit, dass seine begüterten Bürger sehr gerne ihr Geld nehmen und es im Ausland anliegen, vorgeführt, dass er keineswegs damit rechnen kann, wenn er diesen freien Geldverkehr einführt, dass auch die eigenen Bürger ihr Geld so verwenden, wie er es gerne haben will. Den Preis geht er aber ein, wenn das der Preis dafür ist, dass man sich am Weltmarktgeschäft beteiligen kann. Diese freie Konvertibilität wird nicht aufgehoben, sie wird nicht beseitigt, sie gilt weiter. Aber die Frage, wer sich dieser Konvertibilität bedienen darf und wer nicht, in dieser Frage werden die Staaten tätig und ergreifen Maßnahmen gegen von ihrem Standpunkt aus betrachtet Instanzen, Personen und auch Staaten, die diese freie Konvertibilität zum eigenen Nutzen missbrauchen. Das ist eigentlich, wenn man so will, sowas wie ein Nadelstich, mehr eine Klarstellung nach der Seite der Hoheit übers Geld. Richtig ökonomisch treffen tut Russland die Vorschrift oder das Verbot, langfristige Schuldtitel auf den Euro- und Dollarmärkten aufzunehmen oder sogar die kurzfristige Finanzierung. Russische Banken werden vom Kredit in Euro und Dollar abgeschnitten und das ist ja ein Hinweis darauf, dass die offenbar in diesem Geschäft maßgeblich längst involviert sind. Die nehmen Kredit und geben Kredit auf diesen Märkten, sind also offenbar auf den Zugang zu solchen Mitteln für ihr praktisches Geschäft auch in Russland selber elementar angewiesen. Und wenn sie an neuen Kredit nicht rankommen, müssen sie den alten, den sie üblicherweise mit so neuem Kredit refinanzieren, tilgen. Das heißt, sie müssen ihr Geschäft beschränken oder zum Teil sogar einstellen. Und das heißt, in Konsequenz, wenn sie selber keinen Zugriff auf Kredit mehr haben, keinen auswärtigen, können sie auch ihren eigenen Kreditnehmern in Russland keinen mehr geben. Führt also praktisch zu so etwas wie einer Kreditkontraktion, einer Kreditkrise in Russland. Das ist zumindest die Intention, weil ja das ganze Geschäft auch dort längst so funktioniert, dass es von Banken vorfinanziert und refinanziert wird und dass das, was an Geschäft überhaupt Kontinuität besitzt und läuft und sich ausweitet, auf dem Zugang zu Kredit beruht. Und der letzte Schritt würde das herbeiführen, was in Iran ja schon existiert, der Ausschluss zum internationalen Zahlungsverkehr wirft, wenn man so will, das ganze auswärtige Geschäft Russlands auf einen elementaren Tauschhandel zurück und blockiert die Geschäftsbeziehungen. Und zwar nicht bloß irgendwelche Abteilungen der Wirtschaft, wie es im ersten Teil bei den Lieferprodukten passiert, sondern überhaupt des Zugangs zu Importgütern überhaupt. Die EU hat dankenswerterweise ein Informationspapier rausgegeben, wo sie selber die Fragen beantwortet, die sie erwartet, bezogen auf die Wirkung dieser Instrumente. Und da werfen sie selber die Frage auf, also das ist so ein FAQ-Papier, wie man sie heutzutage kennt, da werfen sie also die Fragen auf, wer ist betroffen und so weiter. Und dann kommt die Frage, warum haben die Staaten gerade diese Banken ausgewählt? Und dann heißt die selbstgegebene Antwort, diese großen im Staatsbesitz oder vom Staat kontrollierten Banken dominieren den russischen Finanzsektor und sind entscheidend dafür, die ökonomische und die Finanzpolitik der Regierung umzusetzen. Klare Worte, dem muss man nichts hinzufügen. Der Schaden geht nicht auf bestimmte Sektoren der Wirtschaft, der Schaden geht nicht darauf, bestimmte Abteilungen des russischen Produzierens und Verkaufens auszubremsen bzw. zu beschädigen, sondern der Schaden geht schon auf, der Zweck geht schon auf das Funktionieren der Wirtschaft überhaupt, also darauf, dass sämtliche Zahlungsströme, die in einer Volkswirtschaft existieren und die auf dem Zugang der Banken zu Kredit beruhen, dass die zusammenbrechen, wenn der Kredit von außen behindert wird. Wie gesagt, das ist die Zielsetzung und man muss sich auch nicht darüber beruhigen mit dem Hinweis, dass Russland ja selber eine Nationalbank hat und dass der russische Staat durchaus in der Lage ist, teilweise jedenfalls, zumindest was den internen Zahlungsverkehr angeht, den auswärtigen Kredit durch den Kredit seiner eigenen Zentralbank zu ersetzen. So ähnlich übrigens wie die Fed und die EZB das ja schon eine ganze Zeit für den Kredit in Europa und in den USA machen. Also man muss sich bei der Frage, und wirkt das auch so und kommt das überhaupt bei Russland so an, muss man sich nicht damit beruhigen, dass man sagt, naja, die werden schon damit zunächst mal irgendwann klarkommen oder auch nicht, sondern wichtiger scheint mir zu sein oder entscheidend scheint mir zu sein, wie in dieser Sanktion eigentlich überhaupt das Geld der Welt zum Einsatz kommt und worauf eigentlich die Macht Europas und der USA beruht, auf diese Weise tatsächlich eine ganze Volkswirtschaft nicht bloß in Geldnöte zu bringen, sondern im Prinzip ihr ganzes Funktionieren, ihr ganzes Produzieren, Verkaufen und wieder Investieren in Frage zu stellen. Da kann man ja mal mit dem Punkt der Konvertibilität anfangen, dass die russischen Banken inzwischen ins Weltkreditsystem eingebaut sind und genauso wie ihre Gegenparte in Europa und in den USA ihr ganzes Geschäft damit unterfüttern, dass sie im Ausland Kredit aufnehmen und auch selber vergeben, ihre Anleihen platzieren, nicht bloß für interne Kaufwillige, sondern dafür im Prinzip alle Zahlungsfähigkeit, die auf den Finanzmärkten unterwegs ist, versuchen auszunutzen. Das ist ja nicht einfach eine Lage, sondern auch nach der Seite der Konvertibilität ist ja das eine Entscheidung Russlands gewesen, sich in dieser Art am Weltmarkt beteiligen zu wollen. Die Freigabe des Austauschverhältnisses des eigenen Geldes mit den anderen Weltgeldern ist und auch gerade gegenüber Russland als solches geltend gemacht worden, nämlich die Eintrittskarte in das weltweite Geschäft. Die Freiheit muss sein, dass Geschäftsleute aller Art in der Lage sind, jederzeit mit dem Geld, was sie im Ausland verdient haben, ins Land hineinzugehen, dort zu kaufen, dort zu investieren, es so zu verwenden, als wäre es auch dort ein Zahlungsmittel, wo es gar nicht als Zahlungsmittel geht. Freie Verfügung über die Ergebnisse des Geschäfts grenzüberschreitend ist überhaupt der Witz an dieser Geschäftslehre. Und das haben sie in Russland offenbar hingekriegt. Und das hat sich in Russland tatsächlich auch als Mittel der Finanzierung der nationalen Wirtschaft über mehrere Rubelkrisen hinaus durchgesetzt. Das wollte die neue politische Klasse in Russland auch so, weil sie da selber über ihren Laden das Urteil hatten, als sie sich zum Kapitalismus gewendet haben. Wir haben Kapitalmangel. Der Rubel ist eigentlich gar nicht die Sorte Geld, mit der man eine Wirtschaft aufbauen kann. Wir brauchen Zufluss von Investitionen von außen. Und als Bedingung dafür, dass man die bekommt, muss man dann eben den Eigentümern, die auch die entsprechenden Konditionen der Verwendung des Geldes im Innern eröffnen. Und das tun sie sehenden Auges angesichts und im Wissen um die Tatsache, und das weiß im Grunde auch jeder, der so ab und zu mal die Wirtschaftsteile der Zeitung liest, dass diese Einrichtung der Austauschbarkeit der Gelder die jeweiligen nationalen Gelder einem Vergleich aussetzt, nämlich sich im Wechselkurs, der mal steigt und mal fällt, ausdrückt, ja, wie viel ist denn das nationale Geld überhaupt wert? Wie sehr wird es nachgefragt als Geschäftsmittel? Ist es tauglich als Kapital? Wird es zum Investieren, zum Einkaufen und Verkaufen gebraucht? Und wenn nicht, dann fällt sein Kurs und damit ist ein Urteil über alles Vermögen, was es in diesem Geld gibt und was da existiert, es ist entwertet. Ob eine nationale Währung das aushält, dass sie diesem Vergleich ausgesetzt wird, ist immerzu die Frage, um die ein Staat sich zu kümmern hat. Und das war auch in Russland so. Und das hat sich, wie gesagt, über die Zeit in mehreren Rubelkrisen niedergeschlagen, die der russische Staat und die russische Wirtschaft dann auf die eine oder andere Weise bewältigt hat. Praktisch ist darüber aber offensichtlich Folgendes zustande gekommen, dass sich die Frage, was eigentlich die ganzen materiellen Mittel der Produktion, die sich in Russland, die Russland hat, die sich da versammelt, was die eigentlich taugen, was sich mit denen anstellen lässt, tatsächlich davon abhängt, ob ihre Verwendung durch den Zugang zu Kredit in Dollar und Euro durch die russischen Banken finanzieren lässt. Und wenn sich das nicht finanzieren lässt, dann mögen die noch so viel Hightech-Produkte importieren und noch so viel Geschäftsmittel und noch so billige Arbeitskräfte im Land haben, dann ist die Wirtschaft insgesamt kaputt. Und daran ist ein Punkt als wesentlich festzuhalten, was eigentlich diese Abhängigkeit eines Landes wie Russland vom Weltmarkt eigentlich ausmacht. Es ist nämlich nicht so, wie die Rede vom Weltfinanzsystem manchmal nahelegt, dass die Staaten da einfach an einem Markt teilnehmen, der irgendwie anonymen Gesetzen der Kreditvermehrung folgt. Sondern dieser Markt wird eingerichtet und kontrolliert und in diesem Fall eben auch als Sanktionsmittel gebraucht durch die Mächte, deren Geld das Geld ist, in dem da wesentlich die Geschäfte laufen und jetzt deswegen auch den seltsamen Titel Weltgeld bekommen hat. Jeder weiß, und wenn er auch sonst über das Weltfinanzsystem nichts weiß, dass Euro und Dollar in der Weltwirtschaft eine Sonderstellung haben, dass das Gelder sind, die nicht einfach bloß dort, wo der Staat sie in Umlauf bringt, als Geld verwendet werden, als Geld gelten, sondern weltweit. Dass es Gelder sind, die jeder Kapitalist, wo immer er auch investiert, benötigt, in der er sein Geld gerne als Vermögen hält. Und das sogar für die Staaten die Funktion erfüllt, wie es so schön heißt, Reservewährung zu sein, also richtiger, echter Reichtum, den sie bei sich haben und mit dem sie beweisen, dass sie zahlungsfähig sind, also am Weltmarkt teilnehmen können. Für alle Zwecke, für die Geld überhaupt verwendbar ist in dieser Welt, taugen im Wesentlichen diese beiden Gelder und alle anderen sind davon abhängig, ob sie immer wieder aufs Neue beweisen können, dass sie sich in Dollar oder Euro verwandeln können. Und daran kann man sehen, dass ein nationaler Standort, der das zustande bringt, ein Geld, mit dem auf der ganzen Welt gewirtschaftet wird und das alle haben wollen, auch die anderen politischen Gewalten, dass dieses Geld nicht einfach bloß eine nationale Reichtumsquelle ist, sondern auch ein Mittel politischer Macht. Wenn die USA und die EU sich zusammentun und gemeinsam beschließen, sie machen finanzpolitische Repressalien gegenüber einem Staat des Kalibers von Russland, dann können sie tatsächlich die nationalen Geld- und Kreditsysteme unter ihrer Hoheit gleichsetzen mit dem globalen Finanzsystem. 90% der internationalen Finanzierung werden in Dollar und Euro getätigt. 90% der globalen Devisenreserven werden in diesen Geldern gehalten. 80% der Zahlungen werden in diesen beiden Geldern abgewickelt. Und das erlaubt den dazugehörigen Staaten, mit diesem Finanzsystem umzugehen, wie mit so einer Art nationalen Besitzstand. Also zu entscheiden, wer darf daran teilhaben, am Zugang zu unserem Geld und wen schließen wir, weil er uns nicht passt, daraus aus. Und wie gesagt, treffen tut das einen Staat deswegen, weil er ja drin sein will und weil seine ganze Wirtschaft ja eben inzwischen als Teil der Weltwirtschaft fungiert und auf dem Zugang zu diesem Kredit beruht. Und damit stellen USA und Europa klar, dass Euro und Dollar nicht einfach privates Geldvermögen sind, sondern dass sie eben zugleich ein Hebel für die Nationen sind, darüber zu definieren, dass andere Staaten sich an die Regeln halten, die sie für den Weltmarkt und für die Weltwirtschaft erlassen haben und gültig gemacht haben wollen. Zu Ende gedacht und in seiner Wirkung durchaus auch angesprochen, heißt, wer ist die Durchsetzung dieses Sanktionsregimes, der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Kreditsystem? Und das liegt eben daran, dass Russland sich auf dieses Weltkreditsystem eingelassen hat und sich in dieser Frage verwundbar gemacht hat. Und noch was kann man aus diesem Sanktionsregime und seinen angedachten, von der Macherseite angedachten Wirkungen lernen. Europa und die USA müssen gar nicht die ganzen Sanktionen schon umsetzen, damit sie tatsächlich ihre Wirkung erzielen. Wenn die USA und die EU die Ächtung und Sanktionierung von Russland ankündigen, dann reagieren nämlich die Finanzmärkte schon, wie die Finanzmärkte so reagieren. Die rechnen schon damit, dass diese Wirkungen sich einstellen und deswegen produzieren sie sie selber. Sie machen Kreditgeschäfte mit Russland jetzt schon teurer. Sie sorgen, sie machen, organisieren jetzt schon eine Kapitalflucht aus Russland und lassen den Rubel abstürzen. Und jeder, der das in irgendeiner Weise kann, bringt sein Vermögen in Devisenform und im Westen in Sicherheit und sieht zu, dass er auf keiner Sanktionsliste landet. Ich will, weil die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, noch auf einen Punkt zusammenfassend eingehen, nämlich auf den Punkt, was die maßgeblichen Politiker eigentlich gesagt haben, was für sie unterm Strich betrachtet aus dem Ganzen rauskommen soll. Obama hat gesagt, Russland muss einsehen, dass es eine Regionalmacht ist und nicht mehr. Und Merkel hat gesagt, Russland muss einsehen, dass jedes Land auf dieser Welt das Recht hat, frei zu entscheiden, ob zu welchem Block es sich dazuschlagen kann und dass es nicht in Frage kommt, dass sich da irgendeiner einmischt und sagt, sie dürften das nicht. Was sagt Obama eigentlich, wenn er sagt, Russland muss einsehen, dass es ihm der Status einer Regionalmacht zusteht und die Sanktionen bezwecken die Einsicht auf der Seite Russlands, Einsicht ist ein bisschen Euphemismus, bezwecken Russland zur Raison zu bringen und ihm klarzumachen, dass ihm der Status, dass es sich jetzt anmaßt, nicht zusteht. Eine Regionalmacht ist eine, die, und das beantwortet vielleicht auch ein bisschen die Frage des jungen Mannes von vorhin, eine Regionalmacht ist eine, die im Prinzip einsieht, dass ihre Machtbetätigung und ihre Machtansprüche darauf beruhen, ganz grundsätzlich die Vormachtstellung Amerikas und in minderen Teilen auch Europas auf der Welt, und zwar sowohl in ökonomischen als auch in Machtfragen einzusehen. Die sich darauf beschränkt zu sagen, die Reichweite meiner Macht ist eine beschränkte, eben regional und nicht Welt, und die nicht, und dann kann man so richtig schön ex negativo sehen, was sie eigentlich an Russland stört, die eben gerade nicht den Anspruch erhebt, auf der höchsten Ebene in dem Konzert der Mächte, die die allgemeinen Dinge, die allgemeine Agenda der Weltpolitik definieren, mitzureden und mitzuentscheiden. Die tatsächlich beansprucht, und das tut Russland ja nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass es auch über Atomwaffen verfügt, die tatsächlich beansprucht, gleichberechtigt, als gleichberechtigter Mitentscheider mit Europa und den USA und China über die Weltentwicklung und die Fragen des Erlaubens und Verbietens über Krieg und Frieden auf dieser Welt zu entscheiden. Das steht Russland nicht zu, und das steht ihnen deswegen nicht zu, weil sie dafür in Wahrheit die wirklichen Macht- und ökonomischen Mittel gar nicht haben. Und das führen wir ihnen jetzt täglich vor, dass sie eine Art und Weise der Betätigung ihrer Macht sich beanspruchen, die sie sich von ihrer ökonomischen Basis her überhaupt nicht leisten können. Also nach der Seite eine sehr schöne Klarstellung. Wir sind die Herren über das Geld der Welt. Wir haben die Mittel, einen maßgeblichen Staat aus dem Geschäftsverkehr, auf den es in dieser Welt maßgeblich ankommt, nämlich die Geldvermehrung, auszuschließen. Und weil wir das können, bleibt ihm, das ist zumindest die Absicht, gar nichts anderes übrig, als einzusehen, dass ihnen diese Ansprüche nicht zustehen und sich einzuordnen in eine Weltordnung, die von uns dominiert wird. Und Merkels Zitat ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Noch größere Schäden würden uns passieren, wenn wir Russland da nicht einen Riegel vorschieben, sagt das gleich auf etwas bescheidenere europäische Weise. Wir sind diejenigen, die definieren, wer sich Europa anschließen darf und wer sich Europa anschließen soll und wer nicht. Und konkurrierende Interessen einer an uns angrenzenden, aber ebenfalls Großmacht, denen müssen wir einen Riegel vorschieben. Die Sanktionen zielen tatsächlich auf die Grundlagen der souveränen Macht Russlands und stellen damit nochmal sehr schön klar, was Souveränität in dieser Weltordnung eigentlich überhaupt ist. Jeder Staat kann und vermag so viel, wie seine Ökonomie ihn an Mitteln einspielt. Und das soll er eben halt auch einsehen und sich dann auch mit der Rolle bescheiden, die sich aus seiner ökonomischen Potenz ergeben. Das Dumme ist nur, dass das im Prinzip kein Staat so macht und jeder von ihnen das eigentlich umgekehrt sieht, dass gerade weil er einen mächtigeren Status in der Welt anstrebt, er seine Ökonomie nach Kräften dafür benutzen muss, um dafür zu sorgen, dass er den Status einer bloß regionalen Macht überwindet. Das kann man also an dieser Auseinandersetzung auch noch studieren, dass es darum offenbar in dieser schönen neuen multipolaren Weltordnung geht, die wir seit dem Ende der Sowjetunion erleben dürfen. Es ist keineswegs so, dass die Welt dadurch gemütlicher geworden ist, dass der Hauptfeind in Gestalt der russischen Realsozialisten weg ist, sondern die neue Konkurrenz geht eben genau darum, welche Macht hat das Recht, an den maßgeblichen Entscheidungen der Weltpolitik teilzuhaben und welche muss sich mit einer untergeordneten Rolle bescheiden. Und auch darum geht es in der Auseinandersetzung mit Russland. Gut, mache ich mal Schluss. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Also wenn Sie oder wenn ihr auch einfach, weil es jetzt ja auch viel Holz war und auch alles nicht so ganz einfach, einfach auch sachliche Probleme habt mit dem, was ich gesagt habe, also nur zu. Ich werde versuchen, alles nach besten Kräften zu beantworten. Ja, bitte. Ja, Gedanken sind ein bisschen Vortrag. Und nur die letzte Anmerkung, dass seit der Ende der Sozialrealismus ist der Welt nicht so gemütlicher geworden oder so besser geworden, das würde ich dort schon bestreiten. Also ich verstehe nicht, dass die Reue, dass es diesen großen Schluss gegen die Liberalisierung der Welt nicht mehr gibt. Aber generell für die Europäer, die Osteuropäer, für den Russen sogar, ist die Welt, ich glaube, wirklich besser geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn es Probleme gibt, dann ist es, oder wenn sich manche Probleme schlimmer geworden sind, ist es eher für andere so Länder in Asien oder in Nahosten. Ja, also Russland als Schutz oder als bessere Modelle oder oder Russland und ihre Vergangenheit als bessere Modelle, also, halten Sie das wirklich ein besseres Modell für die nicht Weltordnung, aber so, ja, schon zu sagen, so für. So hochmütig bin ich nicht, aber ich will mal zu der Rede von die Europäer was sagen. Also ich fange mal mit den Russen an. Nach allem, was ich aus meiner, und das betrifft übrigens vielleicht auch die DDRler, die Polen auf jeden Fall, nach allem, was ich aus meinem Studium der realsozialistischen Ökonomien aus der Zeit vor der Systemwende weiß, es ist eigentlich den meisten Europäern und Osteuropäern, ökonomisch jedenfalls, vor der Zeit der Einführung des Kapitalismus besser gegangen als hinterher. Wenn man sich den jetzigen Zustand des russischen Volkes anschaut, das ist ja einfach empirisch festzustellen, das ist ja einfach Fakten, dann muss man sagen, ist die mit der Einführung des Kapitalismus und auch mit dem Raubbau von Seiten der Oligarchen an dem russischen Vermögen betrieben worden ist, ein Niedergang, ein wirklicher, richtiger, materieller Niedergang der Lebensverhältnisse in Russland zustande gekommen, der kann sich gut blicken lassen. Und der war ja nicht zuletzt, weil ja auch die russische politische Führung das Argument beherrscht, dass der Volkskörper die Grundlage des Staates ist, nicht zuletzt, das war ja auch der Grund für Putin zu sagen, es geht so nicht weiter. Also wenn man die Europäer sagt, muss man so ein bisschen sich überlegen, unter welchem Titel spricht man die an? Spricht man die an in der wirklich ernst gemeinten Frage, waren die ökonomischen Verhältnisse und die ökonomischen Lebensumstände der Leute vor oder nach der Einführung des Kapitalismus in Osteuropa und Russland besser oder schlechter? Da wäre ich mal sehr vorsichtig mit der Behauptung, dass das jetzt alles Friede vor der Eierkuchen wäre und vorher wäre es ihnen ganz schrecklich gegangen. Wenn man sie allerdings in einer ganz anderen Eigenschaft anspricht, nämlich in der Eigenschaft als Mitglieder eines Staates, der es schlecht aushält, der eine Sorte Ein- und Unterordnung schlecht aushält, nämlich die in den russischen Machtblock, und der eine andere Sorte einer Unterordnung vorzieht, nämlich den Anschluss an den Westen, dann kann man sagen, ja, als Nationalisten wird es sicher so sein, dass viele der osteuropäischen Bürger die Sache so einschätzen, dass sie sagen, sie fahren an der Seite des Westens besser als an der Seite der ehemaligen Sowjetunion. Gerade wenn man sich die Ukraine anguckt, und das, was ich vorhin mit Bürgerkrieg gesagt habe, meine ich insofern ernst, als es wirklich in diesem Staat nicht umsonst zwei Auffassungen in der Frage gibt, was eigentlich diesem Land gut tut. Und das ist nicht einfach ein Wahn, sondern hat tatsächlich was damit zu tun, erstens, wovon dieses Land bisher ökonomisch gelebt hat, und zweitens damit, was dem dann in Aussicht gestellt wird, was man übrigens auch alles nachlesen kann, wenn es sich tatsächlich mit der EU assoziiert. Moderne ukrainische Politiker, Westorientierte, finden überhaupt nichts dabei, offen zu sagen, ja klar, wenn wir uns der EU assoziieren, sind weite Teile unserer nationalen Produktion, von der immerhin noch zurzeit noch Leute leben, obsolet, weil sie die Konkurrenz mit europäischen Firmen überhaupt nicht aushalten. Da werden wir viel dicht machen müssen, da werden wir viel stilllegen müssen. Liebe Leute, das kommt auf euch zu, aber dafür habt ihr Freiheit und die Hoffnung, eventuell demnächst zu einem europäischen Konzern arbeiten zu dürfen. Aber Sie werden die Konkurrenz mit russischen Geschäften in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten mit Russland überleben. Nein, ich wollte sagen, das ist ja gar nicht mein Argument gewesen, sondern Ihr Argument war doch zu sagen, den Europäern geht es seit der Systemwende besser. Und dann muss man sagen, in welcher Eigenschaft redet man über die Leute? Wenn man in ihrer Eigenschaft als Untertan eines Staates, dem mehr oder weniger ökonomische Mittel in die Hand geraten durch die Art und Weise, wie ihr Staat halt den Laden organisiert hat, wage ich diese Behauptung zu bezweifeln. Dass die Leute es heutzutage, nicht alle, aber in ihrer Mehrheit vorziehen, die Welt nicht unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, sondern unter dem, ob sie lieber in einem freien oder in einem unterdrückten Staat leben wollen, dann gibt es viele, die meinen, Ihrem Bedürfnis nach Freiheit würde es wunderbar entsprechen, wenn Sie sich an die EU assoziieren dürften. Ich habe mir nur erlaubt, dazu zu sagen, die sollen sich nichts vormachen. Die Politiker, die Ihnen die nationale Freiheit in der EU versprechen, teilen Ihnen gleichzeitig mit, was da ökonomisch auf Sie zukommt. Was heißt denn da besser gehen? Das habe ich gesagt. Ich habe auch nicht behauptet, dass es Ihnen bei den Russen besser ginge, sondern ich habe nur gesagt, es ist meine Aussage, die Welt ist nicht gemütlicher geworden, seitdem es den Systemgegensatz ging, bezog sich zunächst mal wirklich auf die Frage, wie wird und für was wird und unter welchen Kriterien wird dann mit den Völkern kalkuliert. Da sehe ich nicht, warum man jetzt sagen soll, und die Europäer sind alle, haben es alle gut getroffen. Das ist einfach sachlich, stimmt doch sachlich einfach gar nicht. Ja. Ganz kurz, also wenn ich selber aus der Ukraine komme. Und ich wollte jetzt einfach dir sagen, dass seitdem sind sowohl Russen als auch Ukraine eine große Masse wirklich schlechter geht, weil es einfach schwierig geworden ist, die Regeln zu haben und zu konkurrieren mit den gebildeten Menschen oder ich weiß nicht. Und ja, es ist wirklich weh zu sehen, was dort passiert. Ja. Das ist seit 91. Ich kann dir sagen, dass ich mit einer nationalistischen Freundin von mir telefoniert habe, gerade vorgestern, und sie hat gemeint, sie haben kein Vertrauen in die neue Regierung. Ja. Die Preise sind um vierfache gestiegen, die Hälfte sind genauso geblieben, die Hälfte waren. Und sie haben es vor, jetzt nach Europa zu fahren und haben immer noch eine idealistische Vorstellung, dass es. Warum nicht nach Russland? Das geht nicht. Sie hat gemeint, ihr Bruder kann das nicht mehr. Früher haben sie so geliebt. Und sie hat sehr laut geschrien, Moskali, also die Russen müssen, sehr laut. Ja. Und jetzt hat sie mich gefragt, ob ich das irgendwie realisieren kann, dass sie hier arbeiten kann. Eine Baustelle. Sie hat früher auch eine Baustelle gearbeitet. Wirklich ein tüchtiges Mädchen. Ja. Und ich gehöre sicher zu den Verlierern des Systems. Ich bin auch aus Ukraine nach Russland oder aus Russland hierher gekommen. Ja. Und weiß auch wirklich, dass es hier nicht so einfach ist. Nicht für alle. Ja. Ja. Weitere Redebeiträge. Danke. Kein Diskussionsbedarf. Ich kann noch ein bisschen was erzählen darüber, was Russland sich als Gegenmaßnahmen ausgedacht hat, wenn das interessiert. Ja, und auch Ihre Einschätzung der globalen Zeit auf den heutigen Tag. Das nochmal. Also Ihre Einschätzung nach, wie wir jetzt die Situation zuspitzen, respektive gibt es da Annäherungsversuche zwischen Russland und Ukraine oder auch der EU. Und man kann das jetzt definitiv so stehen lassen. Das ist ja unmöglich. Wissen Sie, warum ich eigentlich nie Einschätzungen mache? Weil ich denke, dass sie einem nichts nützen. Das ist ja schlimm genug, dass man in seinen Lebensumständen davon abhängig gemacht ist, wie die da oben was entscheiden. Das ist zwar immer so, aber fällt vielen Leuten immer, erst dann ist vielleicht übertrieben, aber dann verschärft ein, wenn sie mitkriegen, die da oben kalkulieren nicht mehr so in der üblichen Tour, ne, so werden die Arbeitsplätze, kommen Arbeitsplätze oder gehen sie wieder oder was weiß ich, sondern tatsächlich Fragen des Gegensatzes von Staaten auf die Tagesordnung setzen. Dann denkt man plötzlich, da merkt man plötzlich, die haben das ja tatsächlich in der Hand, und das habe ich vorhin übrigens auch sagen wollen, als ich sage, es gibt übrigens glatten Streit, Streit ist heute übertrieben, aber eine Differenz, kann man auch bei der Lektüre des Handelsblatts feststellen, zwischen dem Standpunkt der deutschen Regierung und dem Standpunkt des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Und der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft versäumt auch nicht, seine Macht über das Schicksal der deutschen und nicht nur der deutschen Arbeiterklasse zu zitieren und zu sagen, wenn ihr so weitermacht, zwingt ihr uns ja glatt, unsere eigenen Schäden an unseren Belegschaften auszutragen. Und das könnt ihr doch selber nicht wollen. Verweisen Sie halt darüber, dass Sie die Macht über die Wirtschaft haben und dass Sie wissen, an wen Sie es weitergeben, wenn Sie es betrifft. Mal sagen, herzlichen Dank für diese Auskunft. Nur dann sich die Frage zu stellen, wie wird es wohl weitergehen? Werden die sich einigen oder werden die sich weiter in die Haare kriegen? Davon halte ich deswegen nichts, weil das ist objektiv, nicht ist es, dass es so gedacht ist, als objektiv ein Bekenntnis zur eigenen Ohnmacht. Mir fällt an, es ist doch viel, viel interessanter, sich zu überlegen, wenn es schon so ist, dass den meisten Leuten, wenn sie mitkriegen, warum fallen dann plötzlich so Sätze wie bislang haben wir gedacht, Krieg gibt es in Europa nicht mehr, wird ein Krieg in Europa wieder möglich? Steht denn bei uns irgendwo als Schlagzeile in der Zeitung? Na, verweisen Sie Ihre Bürger darauf, dass die da oben offenbar noch sehr, sehr viel mehr Handlungsfreiheit haben, als man ihnen bisher sowieso schon zugestanden ist und dass sie ja selbst so eine Entscheidung noch treffen können. Und dann? Gibt es dann einen Aufstand? Dann gibt es auch keinen Aufstand. Dann sagt man, dann haben die halt das entschieden. Und dann muss man sich mit den Verhältnissen arrangieren. Und deswegen bin ich gegen das Einschätzungswesen und bin mehr dafür, dass man sich überlegt, wie man ein paar mehr Leute für den Standpunkt gewinnt, dass man eigentlich sich nicht immer von oben einbrocken lassen will, aufgrund der gerade gegebenen Standes der Staatenkonkurrenz, was man eigentlich in Sachen Wirtschaft, aber auch in Sachen Politik, aber auch in Sachen Krieg und Frieden von oben noch so alles zu erwarten hat. Das fällt mir zu der Frage ein. Insgesamt zeugt doch dieses ganze Vorgehen der westlichen Politiker davon, dass sie schon längst viel zu viel Freiheit haben in der Frage, mit was sie alles als Instrument ihrer politischen und ökonomischen Kalkulation zum Einsatz bringen. Die sagen, unsere Wirtschaft ist ein Instrument der Schädigung Russlands. Dann kriegt die Merkel das glatt hin zu sagen, ja, und dass bei uns dann auch Schäden anfallen, das ist schon klar. Und ich höre nicht niemanden, der sagt, hallo, womit kalkulierst du da eigentlich so selbstverständlich als Instrument des Einsatzes eines politischen Interesses, mit dem ich gar nichts zu tun habe und wo ich sowieso bloß immer als das Rädchen im Getriebe vorkomme, dass dann die jeweiligen Lebensverhältnisse wieder akzeptieren muss, die mir dann auf der Grundlage wieder vorserviert werden. Das würde ich für eine vernünftige Stellung zu solchen Ankündigungen von oben halten und nicht die Frage, kriegen Sie es diesmal wieder hin, den Konflikt zu vermeiden oder verschärfen Sie ihn sogar noch? Jetzt habe ich mal genug geschimpft. Ich wollte eigentlich mit meiner letzten Bemerkung dass die Welt seit dem Übergang in Anführungsstrichen zur multipolaren Weltordnung nicht gemütlicher geworden ist, genau darauf hinweisen, dass im Unterschied und im Gegensatz zu dem, was immer vor der Systemwende der Sowjetunion und der anderen realsozialistischen Länder behauptet wurde. Der ganze Grund dafür, dass der Westen aufrüstet, dass er so ein Riesenarsenal an Waffen besitzt, dass er einen Gutteil seiner volkswirtschaftlichen Mittel in diese Abteilung Ökonomie steckt und damals ja noch eine ganze männliche Jugend für den Wehrdienst beansprucht, der liegt darin, dass wir auf der anderen Seite der Elbe einen Feind haben, der ein völlig anderes und menschenfeindliches System vertritt und gegen den wir uns verteidigen müssen. Und dann ist ja der Menschheit als Wirkung des Abdankens der Russen in Sachen Systemgegensatz sogar eine Friedensdividende versprochen worden. Und das war von Anfang an, das wollte ich eigentlich heute mit meinem Referat auch nebenbei bemerken, das war von Anfang an ein Schwindel. Weil der Grund dafür, dass es zu Machtgegensätzen zwischen kapitalistischen Staaten kommt und zu Machtgegensätzen, wo sich wirklich unvereinbare Interessen gegenüberstehen, der liegt nicht daran, dass die andere Systeme haben, sondern liegt erstmal daran, dass sie alle das gleiche System haben. Nämlich eins, das darauf beruht, ökonomisch darauf beruht, sich an den materiellen Mitteln und dem Reichtum anderer Länder zu bereichern und das in Konkurrenz zueinander. Weshalb sie lauter Gründe haben, einander zu misstrauen und einander in ihrer Machtentfaltung bestreiten zu wollen. Und dafür ist übrigens China ein wunderbares Beispiel. China ist Europa weniger, weil die haben einfach an der Front nicht so viel zu melden. Aber China ist dafür insofern ein wunderbares Beispiel, als man in China sehr schön studieren kann, wie imperialistische Staaten an dieser Front ticken. Mit China wird ein schwunghafter ökonomischer Verkehr betrieben und der wird genauso wie bei Russland begleitet mit der ständigen Warnung, wird uns dieses Land nicht zu mächtig. Verwandelt nicht auch China, warum auch nicht, das machen wir ja genauso, die ökonomischen Potenzen, die es dadurch bekommt, dass es mit uns Geschäfte macht, in Mittel seiner ökonomischen und dann auch politischen Macht. Und macht diese politische Macht dann auch nach außen geltend, zum Beispiel damit, dass es sagt, das chinesische Meer gehört uns und die Amis haben gefälligst bei ihnen anzufragen, wenn sie da langfahren wollen. Dann sagen die Amis natürlich nicht einfach, das passt uns nicht, sondern das verstößt gegen die Freiheit der Meere. Also unter dem tun sie es ja immer nicht, dass es einen höheren Titel gibt, auf den sie sich da berufen. Aber der Sache nach ist das genau das Gleiche. Und neben und zusätzlich zum Handel gibt es dann eine Unterabteilung des amerikanischen politischen Begleitforschens in der Sphäre des Militärs, die sagen, wir müssen uns militärisch so aufrüsten, dass wir in der Lage sind, mit jedem Fortschritt in China in Militärfragen Macht mindestens mitzuhalten, weil, und dann drücken sie sich natürlich wieder um die Konsequenz, da kommen Konflikte auf uns zu. Was ich damit sagen will, ist nochmal ein anderes Beispiel für das Gleiche, was ich jetzt an Russland erläutern wollte. Die Übersetzung von ökonomischer Benutzung in den Bedarf nach Kontrolle der anderen Staaten, die man benutzt, dagegen, dass die sich der Benutzung verweigern, dass sie dagegen opponieren, dass sie sich andere Verbündete suchen als man selber, ist der Grund für die Übergänge der kapitalistischen Länder in die Einrichtung eines Militärs und auch dann auch in dessen Einsatz. Und dafür ist der Konflikt mit Russland einfach mal, wirft ein Licht auf die Frage, wie geht dieser Übergang? Wie geht eigentlich der Übergang von einem bislang, wie es doch so schien, friedlich-schiedlichen ökonomischen Verkehr zu diesem Staat können wir das unmöglich durchgehen lassen, dass sich diese kleine Halbinsel schnappt. Dann, da sind die Grundprinzipien des Völkerverkehrs verletzt und das wirft die Frage nach ganz elementaren und grundsätzlichen Konsequenzen auf, die an die Existenz dieses Staates rühren. Das ist nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sondern das wollte ich sagen, die adäquate Antwort auf einen Gegensatz, der eben aus dem Bedarf nach Kontrolle kommt und der Verweigerung Russlands, sich dieser Kontrolle zu unterstellen. Und deswegen bin ich ganz dagegen, sich auf die Frage einzulassen, wie geht das weiter, weil das reicht doch schon, was Sie machen. Ja. Gar kein Einwand gegen das Argument, das ist im Prinzip ein Standpunkt der Unterwerfung unter die Freiheit der Herrschaft, sondern eher für die Art und Weise, wie es diese Unterwerfung dann geistig gibt. Weil es ist ja, man kann es ja auch mal so betrachten, es ist ja sowieso ein bisschen, man muss eigentlich fast sagen, weltfremd, oder man kann es auch mit Hegel vielleicht eitel nennen, wenn man sich als normaler Untertan, der in diesen Fragen gerade der Außenpolitik ja nun wirklich absolut nichts zu melden hat, wenn man sich geistig sozusagen auf den Standpunkt der Außenpolitik stellt und sich sozusagen hineinversetzt in die Berechnungen, in die wirklichen oder angeblichen Berechnungen derjenigen, die das Sagen haben. Da würde ich ganz prinzipiell dagegen sagen, das ist deswegen verkehrt, weil man dort in einer Ebene unterwegs ist, wo das eigene Interesse und die eigene Betroffenheit von diesen Entscheidungen garantiert nicht mehr vorkommt. Wo man mit dem Geist in einer Frage unterwegs ist, abgesehen von den falschen Urteilen, die dann auch noch bei rauskommen mögen, aber wo man mit dem Geist in einer Frage unterwegs ist, wo die eigentlich entscheidende Frage, nämlich mal ganz banal gesagt, was heißt das eigentlich für mich, wenn die da oben so rechnen? Was sagt das über mein Verhältnis zu denen aus? Wie stellen die sich zu mir als dem Mitglied eines Volkes, mit dem sie so kalkulieren können? Diese Frage gar nicht mehr auftaucht und ersetzt wird durch den Standpunkt eines Durchblickens durch das Weltgeschehen, was einem nun wirklich in keiner Frage irgendwie weiterhilft. Also insofern würde ich da erstmal gar keinen Widerspruch sehen dazu, zu sagen, man ordnet sich unter, indem man sich geistig erhebt, das mal dialektisch auszudrücken. in dem Artikel, in dem Gegenstandpunktartikel zum Wirtschaftskrieg ist aufgeführt, welche Maßnahmen die russische Regierung unternimmt, um den Wirkungen der Sanktionen entgegenzuwirken. Also das würde ich jetzt gar nicht referieren, das kann man wirklich da nachlesen. Das eigentlich Interessante an diesen Reaktionen Russlands besteht eigentlich darin, dass man ihnen nochmal entnehmen kann, wie sehr sich die russische Macht darauf eingeschworen hat und auch daran festhalten will, dass sie Bestandteil dieses kapitalistischen Weltmarkts bleiben will und sich selber zum Subjekt in diesem Markt emanzipieren will. Alle Anstrengungen, die sie unternimmt, gehen darauf, die Sanktionen darüber wirkungslos zu machen, dass man sich Verbündete sucht in dem Anliegen, sich von der Unterordnung unter dem, wie es im Gegenstandpunkt so schön heißt, Dollarimperialismus zu emanzipieren. Das ist das, was sie da machen, und damit ist, wenn man so will, tatsächlich jetzt mal jenseits jeder Einschätzung erstmal ein neues Feld der Konkurrenz zwischen den Nationen eröffnet. Was Ihnen da noch einfällt, das wird man ja sehen. Mehr weiß ich dazu auch nicht zu sagen. Okay, dann machen wir Schluss. Habe ich gemacht.